Schön, vier Pilger sind da von der Pilgerreise. Habt vielleicht schon am schwarzen oder weißen Brett gesehen, dass ich heute über meine Pilgerreise ein bisschen was erzählen will. Wird also nicht nur ein Reisebericht sein, vielleicht überwiegend das zeitliche Kalika, aber es wird auch Zeitloses dabei sein, Dhamma. Aber nachdem eine Pilgerreise irgendwie eine Verbindung mit dem Buddha darstellt, ist es auf jeden Fall angemessen, auch einen Bericht von der Pilgerreise mit einer Ehrerweisung zu beginnen. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Buddhang, Dhammang, Sanghang, Namassami. Ich will nur mal ganz kurz zwei, drei Passagen vorlesen aus dem schönen Sutta-Buch zur Pilgerreise. Hier ist der Vollendete geboren. Das ist eine Stätte, die Ergriffenheit in den Vertrauensvollen erwecken sollte. Hier ist der Vollendete in den unvergleichlichen, vollkommenen Erwachen erwacht. Das ist eine Stätte, die Ergriffenheit in den Vertrauensvollen erwecken sollte. Hier hat der Vollendete das unvergleichliche Rad der Lehre in Gang gesetzt. Das ist eine Stätte, die Ergriffenheit in den Vertrauensvollen erwecken sollte. Hier ist der Vollendete in das Nibbana-Element ohne Überrest eingegangen. Das ist eine Stätte, die Ergriffenheit in den Vertrauensvollen erwecken sollte. Herankommen werden aus Vertrauen Bhikkhus und Bhikkhunis, Anhänger und Anhängerinnen, gedenkend, hier ist der Vollendete geboren. Gedenkend, hier ist der Vollendete in dem unvergleichlichen, vollkommenen Erwachen erwacht. Gedenkend, hier hat der Vollendete das unvergleichliche Rad der Lehre in Gang gesetzt. Gedenkend, hier ist der Vollendete in das Nibbana-Element ohne Überrest eingegangen. Die aber, während sie mit heiteren Herzen voll Hingabe nach den Denkmälern pilgern, sterben, die werden alle bei der Auflösung des Körpers nach dem Tode auf gute Fährte geraten, in himmlische Welt einkehren. So hat man mit dem Leichnam des Vollendeten umzugehen, wo vier Straßen sich kreuzen, dem Vollendeten ein Kuppelmal errichten. Die aber etwa dort einen Kranz oder eine Blume oder Sandel niederlegen oder eine Verehrung darbringen oder das Herz freudig zuwenden, denen wird das lange hin zu Glück und Wohl gereichen. Was für ein Umstand begründet es aber, dass einem erhabenen, vollendeten, vollkommen Erwachten ein Kuppelmal gebührt? Das ist das Kuppelmal jenes erhabenen, vollendeten, vollkommen Erwachten. So gedenkend wird das Herz der Leute friedvoll, und ihr Herz dabei friedvoll geworden, so gelangen sie bei der Auflösung des Körpers nach dem Tode auf gute Fährte, zur Einkehr in himmlische Welt. Das ist ein Umstand, der es begründet, dass einem erhabenen, vollendeten, vollkommen Erwachten ein Kuppelmal gebührt. Das sind so die kanonischen Passagen, die eine Pilgerreise sozusagen empfehlen. Ich habe den Leuten aus der Gruppe, die mich eingeladen haben, mit denen ich gereist bin, auch gesagt, also wenn ihr jetzt sterbt auf der Pilgerreise, macht nichts, kehrt ihr in himmlische Welten ein, aber es haben alle überlebt. Aber es ist ja nun, wenn wir uns die Geschichten anschauen, nicht selbstverständlich gewesen in früheren Zeiten. Also die Berichte von Fa Xian und Xian Xiang oder so ähnlich, mein Chinesisch ist sehr schlecht, da sind also schon die Leute, haben einige die Pilgerreise nicht überlebt. Und heutzutage gestaltet sich so eine Pilgerreise immer noch so, dass man irgendwie eine glatte, bequeme Durchreise sich auch heute noch nicht erkaufen kann. Es sei denn, man kann sich einen Hubschrauber leisten oder irgendwie sowas. Also die Straßen in Indien sind selbst mit einem komfortablen Reisebus immer noch eine Strapaze. Ich bin auch tatsächlich auf der Reise gefragt worden, warum ausgerechnet hier? Warum ist der Erhabene ausgerechnet hier geboren worden und hier sein Erwachen erlangt? Wahrscheinlich war das Absicht. Man, die Gegend sah zu Zeiten des Buddha etwas grüner aus, sicherlich. Also in dem Hotel in Bodh Gaya, wo wir untergekommen sind, da war dann im Foyer ein Wandgemälde mit Wasserfällen und Hirschen und Vögeln und so, also richtig idyllisch. Ganz so schön war es wahrscheinlich nicht, aber es hat sicherlich mehr Wald gegeben zu der Zeit. Warum ist es so, dass man dann in eine himmlische Welt einkehrt, wenn man auf Pilgerreise mit vertrauensvollem Herzen stirbt? Oder was bringt überhaupt die Pilgerreise, wenn man sie überleben sollte? Also ich habe da auch viel drüber nachgedacht. Ein bisschen verbindet sich das wahrscheinlich mit dem Vortrag, meinem letzten vor der Pilgerreise über Geborgenheit, wo ich so ein bisschen drüber reflektiert habe, dass wir eine persönliche Beziehung zum Buddha und natürlich auch Dhamma und Sangha aufbauen müssen, wenn wir irgendwie die Buddha-Lehre erfolgreich praktizieren wollen. Der Buddha, das Erste, was er nach seinem Erwachen bemerkt hat, war, dieses Dhamma ist durch Nachdenken und durch Logik und durch solche Dinge nicht zu erlangen. Also da ist irgendwas, was über den reinen Intellekt hinausgeht. Natürlich ist der Buddha nicht irgendwie ein Gott in einem Himmelsbereich, der dann uns sozusagen die Arbeit abnimmt oder uns zur Erleuchtung schubst oder irgendwie sowas in der Art. Aber die Lehre, die er uns hinterlassen hat, die in den Suttas festgehalten ist, wenn wir da rangehen, uns die wie irgendeinen intellektuellen Besitz aneignen, wenn wir versuchen, so wie ein Studienobjekt uns das einzuverleiben und glauben dann, die Sache verstanden zu haben, dann werden wir nicht recht weit kommen in der Praxis. Also diese Lehre annehmen wie jemand, der weiß, ich habe das noch nicht verstanden. Also ich muss da rangehen wie jemand, der das noch nicht verstanden hat und muss sozusagen diese Worte annehmen wie die Wegweisung von einem, der mir dabei hilft. Und da kann es eben sehr hilfreich sein, in welcher Weise auch immer eine persönliche Beziehung zum Buddha herzustellen. Und da sind eben diese vier Orte, diejenigen, die auf der Reise dabei waren, im Frühjahr werden wir das sicherlich bestätigen, da sind diese vier Orte sehr gut geeignet. Man kann zu Hause sich seinen Meditationsplatz auch inspirierend einrichten und in einer Weise, wo man sagt, okay, da spricht das Herz etwas an oder da fühle ich mich auch dem Buddha verbunden, aber also den Mahabodhi-Tempel in Bodh Gaya, das übertrifft eigentlich nichts. Ne? Also da gibt es nichts, was so reinhaut irgendwie. Das ist der Nabel der Welt, wird es ja genannt, der Diamantsitz Vajrasana, der Ort des Erwachens. Und natürlich die ganze Architektur, die Art und Weise, wie dieser Tempel gebaut ist, das spielt da schon mit rein, diesen zentripetalen, diesen nach innen ziehenden Aspekt irgendwie zu verstärken. Aber man könnte auch sagen, umgekehrt, die Architektur und die ganze Tempelanlage hat sich so entwickelt, weil diese Power einfach, diese Energie in dem Ort so drin steckt. Wie alt ist der Tempel? Wollte ich gerade dazu kommen. Also die ersten Baumaßnahmen waren wohl eine Verschönerung des genauen Orts, wo der Buddha sein Erwachen erlangt hat. Dieser Diamantsitz, also man hat da festgestellt, dass dann so eine polierte Steinplatte drin zu finden war. Man weiß nicht genau, wie alt die ist und die Art und Weise, Steine zu bearbeiten, stammt aus der Zeit von Kaiser Asoka, also kurz 200 Jahre nach dem Parinibbana ungefähr. Und dann sind dann später noch weitere Sitze drüber gebaut worden, also ohne den alten zu zerstören, einfach ein bisschen was Schöneres, was Größeres. Dann kam ein paar hundert Jahre später eine Buddha-Statue dazu, die also unglaublich schön gewesen sein muss. Gibt da eine Geschichte von einem Hindu-König, der den Buddhisten sehr feindlich gegenüber war. Und der hat es zwar fertig gebracht, den Bodhi-Baum zu fällen, aber er konnte die Statue auch nicht zerstören. Also das ist da nicht gelungen. Und die Leute, die waren also alle total berührt. Die Statue, die jetzt heute da steht, hat aufgrund dieses ganzen Ambiente auch was, hat auch eine Ausstrahlung, aber ist also im Vergleich zu der Originalstatue, die da mal stand, eher so Durchschnitt. Der Tempel selber, man weiß es nicht so ganz genau, so 1800 Jahre, 1700 Jahre, ist auf jeden Fall alt. Wohl auch in etwa in der Form, wie er jetzt da steht, das weiß man auch nicht so ganz genau, weil der wurde immer wieder renoviert. Immer wieder, wenn der am Einfallen war, kamen Leute und haben da dran rumgebaut. Also aus allen möglichen Ländern, aus Sri Lanka waren viele da, dann in den späteren Jahrhunderten dann auch aus Burma, die sich da irgendwie zuständig gefühlt haben, da das zu erhalten. Der letzte Renovator der Burmesen war ein König, der sehr viel Vertrauen hatte, Mingdon Ming oder so ähnlich hieß der. Und dem haben aber dann die Engländer sozusagen das Zepter aus der Hand genommen, im wahrsten Sinne des Wortes, weil die ja dann Kolonialherren waren in Indien und auch in Burma später. Und da hat dann ein englischer Architekt und Archäologe oder irgendwie sowas war, der die Renovierung übernommen. Er hat damals Kritik einstecken müssen, aber ich denke, das Ergebnis lässt sich sehen, was er da abgeliefert hat, kommt wohl dem Original oder dem Baustil Panchayatana, diese fünf, also in der Mitte ein großer spitzer Kegel und dann vier außenrum. Das ist so die klassische Bauweise, die sich auch in Hindu-Tempeln findet. Der Burmese, der hatte wohl was anderes vor. Wenn man diejenigen, die schon mal in Sri Lanka waren, also das Geschick für Renovierung ist nicht überall gleich vorhanden. Also die Pagoden in Sri Lanka, wenn die also Geld von der UNO kriegen, die sind zum Teil, also da schaut die 1000 Jahre alte genauso aus wie die 500 Jahre alte, halt eine Gipskugel drüber, weiß angestrichen. Also so fehlt so ein bisschen das Feeling, so die Antiquität zu erhalten. Das haben die Thais besser drauf. Also wenn man in Sukhothai war oder Kampeng Phet, wo die alten Ruinen wieder so zusammengebaut werden, dass sie nicht auseinanderfallen, aber eben einfach noch alt aussehen. Und das ist bei dem Mahabodhi-Tempel und der ganzen Anlage, finde ich, auch sehr gut gelungen. Die neueste Renovierung kennen die Mutto-Pilger noch gar nicht. Die ist nämlich erst vor einem Monat fertig geworden. Die haben die Spitze von dem Tempel vergoldet mit 800 Kilo Gold. Aha. Aus Thailand. Also das ist erst gerade fertig geworden. Ist jetzt eine Goldspitze oben drauf. Also diese Schirme, ne? Diese ist jetzt vergoldet. Ja. Ja, auch ansonsten hat sich einiges verändert. Da muss wohl in der Zwischenzeit, wir haben ja keine Zeitung und sind nicht so am Puls der Zeit, da muss wohl ein Bombenattentat stattgefunden haben an dem Mahabodhi-Tempel. Jedenfalls die Sicherheitsmaßnahmen sind enorm an allen möglichen dieser Pilgerorte hochgeschraubt worden. Also man muss am Mahabodhi-Tempel durch zwei Metallscanner durch und wird dann noch per Hand mit so einem Paddel abgesucht und muss seine Taschen aufmachen und man kann keine Kamera mehr mit reinnehmen und die Schuhe muss man jetzt schon ganz vorne abgeben, nicht mehr da, wo es war, sondern 200 Meter vorher. Und nur noch ab 5 Uhr früh wird aufgemacht und ich glaube bis 9 Uhr wird schon wieder zugemacht und über Nacht drin bleiben geht auch nicht mehr. Also es geht noch, aber es ist sehr umständlich. Die lassen maximal 15 Leute rein, da muss man einen Ausweis haben, braucht ein Passbild, kriegt dann so einen Pass. Also es ist jetzt wirklich nicht mehr so. Und eben wenn die früher 5 Uhr aufmachen, steht da schon eine ziemliche Schlange dran und ja, bisschen unschöner Eindruck war eben von einigen tibetischen Mönchen, die dann kommen, Maler in der einen Hand, Ellenbogen raus und dann wirklich so in Brechermanier sich vorne reindrängen. Also selbst die Inder stellen sich da in die Schlange, aber da habe ich es auch, habe mich gar nicht geärgert. Also ich habe da einfach nur Mitgefühl gehabt, ne? Dass die Leute es nicht abwarten können, heilsame Qualitäten zu entwickeln, ne? Ihre Praxis zu machen. Im tibetischen Buddhismus, da spricht man nur von 6 Paramis, die zu vervollkommnen sind, um Buddhaschaft zu erlangen. Im Theravada sind es 10. Aber was beide gemeinsam haben, ist die Vervollkommnung von Geduld als unabdingbare Voraussetzung, um ein Buddha zu werden. Ja, die Reisegruppe bestand aus 2 Mönchen. Also ich war da der Seniormönch, der andere Ajahn Jagino, den kennen vielleicht einige von seinem Werk, das Buch Dhammafarers, habt ihr vielleicht schon gesehen, so ein Fotoband. Ich weiß nicht, ob der noch in unserer Bibliothek ist, ich hoffe, ja. Also ein hervorragender Fotograf, der hat auch jetzt wieder ein paar schöne Bilder gemacht. Der hatte auch 10 Panzer, der hat 3 Monate nach mir ist der Mönch geworden, also war mein Junior sozusagen. Aber ihm war das sowieso recht, sozusagen die Leitung an mich abzugeben, und muss sagen, es war für mich auch sehr angenehm, in Zusammenarbeit mit dem Reiseveranstalter und dem indischen Guide und dem Gruppenleiter der Pilgergruppe zusammen sozusagen das zu gestalten, so wie es mir taugt. Und das hat auch den anderen, glaube ich, ganz gut getan, weil also dieser Reiseveranstalter, den haben sie mir als angekündigt, der ist gar kein Buddhist. Also wenn das tatsächlich stimmt, dann ist er es in der Reise geworden. War wirklich ein super Team, inklusive des Busfahrers. Hervorragender Busfahrer, das ist echt wichtig. Ja, wie fangen wir an? Also die 8 Precepts, das war optional, also wer wollte, konnte. Und hatte auch einen gewissen Vorteil, weil das nicht alle die 8 Precepts genommen haben, weil ich dann mit den Leuten sozusagen in kleiner Gruppe so Spezial-Sonderprogramme durchführen konnte, was für die große Gruppe, die ist halt sehr schwer für die 30 Leute waren das. Plus 2 Mönche. Aber es hatte auch gewisse Vorteile hin und wieder. Naja, jedenfalls zum ersten Abend bin ich mit den 8 Precepts, 8 Preceptors und 5 Preceptors, das war so dann der Standardausdruck, bin zum Mahabodhi-Tempel gegangen, haben da die 8 Precepts gemacht, habe dann einen Vortrag gehalten über eben diese persönliche Beziehung zum Buddha herstellen. Das war aber so das Thema für die ganze Reise. Und es sind sehr viele Tränen in der Ergriffenheit geflossen, verschiedenen Orten. Also ja, ist den Leuten wirklich gut gelungen, sich damit in Verbindung zu setzen. Aber es war etwas schwierig, diesen Vortrag zu halten, weil also den ganzen Nachmittag liefen da diese Tipitaka-Wochen. Da haben also die Tibeter im Zelt, die Thais, die Kambodschaner, die Burmesen, ja, ich glaube, das war's, und haben, also die Tibeter nicht, aber die anderen, die Theravada, die haben dann aus dem Pali-Kanon vorgelesen, auf Pali, immer so stundenweise, aber nicht nacheinander, sondern gleichzeitig. Und jeder mit Lautsprecheranlage, also ein Tollhaus. Und dann waren die fertig, dann kam über die zentrale Lautsprecheranlage die Puja. Ich glaube, die wechseln sich da immer ab, also da war dann so ein Tibeter dran, das war eigentlich ganz gut, weil das war das und halt so ein, verstehe ich sowieso nicht, hat mich dann nicht so abgelenkt, aber so stimmmäßig so dagegen anzukommen, war etwas schwierig. Wir haben dann später dann die Sutta-Lesungen und so weiter am Mujjalinda-Teich hinten gemacht, der dann so ein bisschen Abstand schafft zu dem Ganzen. Ja, am nächsten Morgen waren wir auch sehr früh dann wieder dort eben, und dann hat sich ein Teil der Gruppe zum Prakbodhi begeben, ein Teil ist dort geblieben, weil wir hatten halt sehr wenig Zeit, 12 Tage nur für das ganze Programm, und ich habe sowieso im Vorfeld schon gestrichen, alles was nicht so wichtig war, das Sujata Village und dieses und jenes, und ja, ich hatte mir fest vorgenommen, auf Almosenrunde zu gehen. Und in Indien auf Almosenrunde zu gehen, also jetzt sowieso mit diesem Umfeld, wo dann sehr viele Scheinmönche als Bettler auftauchen. Zum Beispiel an den Hoteleinfahrten stehen dann welche mit Robe rumgewickelt, vielleicht noch eine Hose drunter und Almosenschale in der Hand und Namo Tassa, Namo Tassa. Und warten, dass der denn da jetzt Geld reinschmeißt. Und auch im Mahabodhi-Tempel sitzen zum Teil echte Mönche, die dann ja, chanten oder meditieren und neben sich eine Schale stehen haben, wo sie dann Geld reinhaben wollen. Oder gehen sogar rum mit der Schale. Also der Almosengang ist jetzt etwas ja, fast in Verruf gekommen, möchte ich mal fast sagen. Ja, habe also festgestellt, dass meine Kilesa ständig hochkam und mir gute Gründe präsentieren wollten, warum ich nicht auf Almosengang gehen sollte. Aber in Wirklichkeit ja, waren es einfach nur die Kilesas, denn selbst in Bayreuth und in Kulmbach stehen wir mit unseren Schalen inzwischen da wie die Könige. Aber in Indien schaut die Sache anders aus, wo du einfach zu Leuten hingehst, die halt arm sind. Und dann eben die Ungewissheit, wie reagieren die überhaupt auf mich als Westler und ich kann die Sprache nicht und so weiter und so weiter. Also tausend Gründe. Aber ich bin dann eisern geblieben. Dann kam Ajahn Jagino, der hatte dann inzwischen Connections gemacht mit dem thailändischen Zelt und über die dann auch einen Ausweis bekommen. Um die zweite Nacht hat er dann im Mahabodhi-Tempel verbracht mit Meditation. Und er kam mit einer Plastiktüte an und sagte, ja hier, die verteilen für die Teilnehmer Almosenspeise. Ich habe auch eine Tüte für dich. Nimmst du es an oder nicht? Er wusste schon, dass das jetzt nicht. Aber es war noch eine zusätzliche Versuchung. Aber ich habe gesagt, nee, aus der Plastiktüte, das kommt überhaupt nicht in Frage. Jetzt habe ich gesagt, nee, nehme ich nicht. Und nachdem in Indien, also Almosenrunde später stattfindet als in Thailand, wo man bei Morgengrauen gleich losgeht, weil es einfach noch nichts gibt, saß ich dann eigentlich ziemlich abseits vom Schuss auf so einer Wiese und habe meditiert. Und es war also eine sehr erfolgreiche Meditation in zweifacher Hinsicht, weil ich habe da 20 Rupies verdient. Lagen 20 Rupies auf meiner Matte. Und das in zweiter Hinsicht, ich habe nicht gemerkt, dass da jemand gekommen ist. Also muss da wirklich gut drin gewesen sein. Naja, gut, habe ich halt meine Matte hochgenommen. Irgendjemand anders wird die 20 Rupies schon gefunden haben. Die werden nicht lange dort gelegen sein. Also habe es natürlich nicht genommen. Bin dann zum Hotel zurück, habe meine Schale geholt und bin einmal um den Block gegangen. 40 Minuten, da hatte ich genug zu essen. Ich hatte auch ein Schild dabei. Dieses, also Food only, no money, kann sowieso keiner lesen. Das war eben, dass ich weiß, was draufsteht. Und ja, stand ich also an einem ersten Laden, gesenkten Blickes. Kein Mensch hat mich beachtet, stand ich 5 Minuten. Und dann kam irgendjemand vorbei und liest, was ich auf meinem Schild habe. Und dann hat das irgendwie geschnallt, weil meine Almosenschale natürlich anders aussieht als das, was die indischen Sadhus haben. Die haben mehr so ein, wie so ein Eimer sieht das aus, was die ihr Essen reinkriegen in den meisten Fällen. Oh ja, und dann hat er gleich irgendwie dem Ladenbesitzer was zugerufen. Ja, dann kam der, mir dann was gegeben und dann nebendran Laden, die haben das dann auch geschnallt und haben mir auch was gekriegt und so weiter. Bin ich dann zum nächsten, vorne zur Hauptstraße vor, da bei dem Thai-Tempel, da sind so mehrere so Essensstände. Ja, und da habe ich also in 40 Minuten genug zu essen gehabt. Eine Frau wollte mir eine Rupie geben. Und ich deutete da drauf und dann fiel mir wieder ein, was unser Guide gesagt hatte. Der hat gesagt, ja, Alphabetisierung 40% in Bihar. Die konnte das einfach nicht lesen. Das hatten wir allerdings gemeinsam, weil ich kann es ja auch nicht lesen. Hindi-Schrift. Aber ich weiß jetzt, wie man es ausspricht. Also, Kewal Bojan Rupia Nahi. Also, nur Essen, Geld nein, nicht. Man kann auch einen ganzen Satz Ham Rupia Nahi Le Sakte. Ich kann kein Geld annehmen. Konnte ich aber zu dem Zeitpunkt noch nicht. Das habe ich dann also nachgeholt. Das steht da hinten drauf. Ja. Da hatte ich auch so Litti bekommen. Das sind so Teigbällchen mit einer Kichererbsenmehlfüllung. Die werden gegrillt und schmecken sehr würzig, weil die werden auf Kuhfladenfeuer gegrillt. Und dann Puris und Samosas und ein bisschen Obst. Einer hat mich auf einen Chai eingeladen, habe dann da bei ihm am Stand gesessen, Chai getrunken. War der beste Chai auf der Reise bei denen in den Hotels. Das ist also nicht das Original. Ja. Habe ich mich sehr gut gefühlt dann hinterher. Weil die Leute haben gestrahlt. Die haben nicht viel, ne? Aber in dem Moment, wo da einer kommt und die können dem was geben und dann auch noch ein Westler, ja, da fühlen die sich reich. Da fühlen die sich gut. Und da habe ich mich auch gut gefühlt. War halt die einzige Gelegenheit, der einzige Morgen, wo Zeit war, um auf Almosen Runde zu gehen. Nachmittags haben uns dann unsere Pilger Panna offeriert, also diese erlaubten Stärkungsmittel, irgendwelche Säfte. Und am Anfang war das, ja, die haben halt nicht damit gerechnet, dass es in Indien Lebensmittel gibt, haben dann in so kleine Saftkartons halt so diese fertigen mitgebracht aus Malaysia und Schmelzkäse zubereitet, Würfel und so weiter. Und da habe ich gesagt, also wenn das meine Mutter erfährt, dass ich sowas esse, dann kriegt die einen Schock, weil also ich vertrage das nicht gut vom Magen her, diese Schmelzsalzzeug da, diese Scheiblettenzeugs da. Da habe ich eben mal darauf hingewiesen, dass es in den Hotels mit Sicherheit Paneer gibt, also diesen indischen Frischkäse, und eben ohne was dazu wäre das genau das, was der Buddha damals erlaubt hat als Navanitang, als Stärkungsmittel für den Nachmittag. Und dass es überall frisch gepressten Zitronensaft oder sowas gibt. Und das haben wir dann auch gleich dankbar aufgenommen, vor allem auch selber davon profitiert, weil ja die 8 Preceptors, die haben ja auch kein Armbrot gekriegt, die haben dann auch das bekommen. Ja, und im zweiten Abend war dann der Special Bonus für die 8 Preceptors, bin ich mit denen, während die anderen zum Abendessen waren, in den Indosani Honji Tempel gegangen. Der war nämlich gleich neben unserem Hotel. Der ist so ein Zen-Tempel mit der großen Glocke, wenn er den, vielleicht habe ich erinnert, die zum Baumstamm immer angeschlagen wird, in der Nähe von dem großen Buddha auch. Ja, und das war dann so sozusagen die Begegnung über die Grenze der Tradition hinaus. Und ein sehr netter Abt von dem Tempel, also die wechseln immer alle zwei Jahre. Dann haben wir erst zum Chanting da gesessen und haben dann eine extra Einführung in Sazen bekommen mit Übersetzerin. Das war so wirklich eine sehr, sehr nette Begegnung. Wahrscheinlich war ich auch der erste Theravada-Mönch, der da mit einer Gruppe da angekommen ist. Und eben haben wir auch gesehen, dass so von der Methodik her das gar nicht anders war, als was wir auch gemacht haben. Und vernünftige Sitzkissen hatten sie außerdem. Ja, dann ging es nach Rajgir. Das war sozusagen der erste zum Reinschmecken. 80 Kilometer, 3 Stunden. Der erste Warnschuss an die Leute, die also gefrühstückt haben, weil, also, naja, die haben eigentlich alle gefrühstückt, auch die 8 Preceptors, nur die beiden Mönche eben nicht. Ja, halt nicht so viel Kaffee und Saft und sonst was zu trinken, bevor es in den Bus geht, weil es halt keine Klos gibt. Ja, also es ist keine 20 Minuten, da war schon die erste Pinkelpause angesagt und da waren wir eben noch im besiedelten Gebiet, da ging da noch nichts, naja. Okay. Also bis zum Mittagessen hatten wir dann noch ein bisschen Zeit. Wir mussten ja immer um 11 spätestens im Hotel sein, um Essen zu fassen für die Mönche und die 8 Preceptor. Und ich habe also vorher genau nachgeschaut, wann Dämmerung und Realmittag ist. Also in den östlichen Gebieten hätten wir bis 11.40 Uhr mussten wir mit dem Essen fertig sein auch. Also Rajgir, Vesali, Bodh Gaya, haben wir ein bisschen Sightseeing gemacht und Ajahn Jagino war ganz fasziniert von der Sonabanda-Höhle, diese Schatzkammer, die sie da künstlich aus dem Felsen gemacht haben, auch die Jain-Asketen drin meditiert haben, weil er hat nämlich auch schon mal eine Höhle gemacht aus Sandstein raus in Thailand. Nachmittags dann auf den Satapani-Höhle hoch, wo das erste Konzil stattgefunden hat. Und da hat sich dann zum ersten Mal schon unsere Gruppenstärke positiv bemerkbar gemacht, weil wir einfach den Platz besetzt haben. Und eine sehr schöne Sutta-Lesung gehabt in dieser Höhle und an diesem Vorplatz der Höhle. Und es konnte praktisch keiner da jetzt mehr so dazwischen, und war einfach zu. Waren 30 Leute da gesessen. Das war ganz nett. Und auf dem Rückweg mussten wir dann auf den Bus warten unten, unterhalb von diesen heißen Quellen. Und dann kam ein Brahmane, sehr würdevoller, aussehender älterer Herr auf mich zu, hat sich dann persönlich vorgestellt und haben wir ganz nett geplaudert. Irgendwie fühlte der sich zu mir hingezogen. Er hat dann auch gesagt, you are a saint. nein. abgewiegelt. Aber während wir da uns unterhalten hatten, saß ein Bettlerkind, so 2 Jahre alt vielleicht, so zwischen uns, mehr oder weniger. Ich habe dann geguckt, dass ich da dem nicht auf die Füße trete und so. Und dann habe ich so leichte Berührungen am Schienbein gespürt und ich habe das wiedererkannt. Das, so fühlt sich das an, wenn Flöhe auf dem Bein landen. Das kannte ich eben aus vom Almosengang in Lisu-Dörfern, wo so die Hunde alle Flöhe haben. Deswegen haben also die Bergstämme in Thailand auch diese Pluderhosen, die an Knöchel eng geschlossen sind. Da haben die Flöhe keine Chance. Aber bei einem Biko mit einem Sabon und keine Strümpfe und nichts an. Und ich habe dann immer geguckt, aber es war dann eben schon so ein bisschen am dämmerig werden und habe nichts gesehen. Ich habe nur immer diese Berührung gespürt. Und dann im Hotel habe ich gesehen, habe ausgeschaut wie ein Streuselkuchen. Also auf dem linken Bein über 40 Bisse und am rechten über 10. Ja, zum Glück juckt das nicht so, aber was mir dann eben, also das ist mir so richtig ans Herz gegangen, dieses Kind, das ist sozusagen der Futterplatz von diesen Flöhen. 2 Jahre altes Kind, die Flöhe ernähren sich täglich von dem Blut dieses Kindes, ne? Wahnsinn. Ja, ansonsten die von den Bettlerkindern da am Weg zur Höhle hoch, habe ich einige wiedererkannt von den Fotos. Ja. Nächster Morgen, früher Aufbruch, sind wir zum Geiersgipfel hoch. Wiederum hat sich die Gruppenstärke sehr gut bemerkbar gemacht. Ajahn Chagino und ich, wir saßen also in der Gandakuti, in der Hütte des Buddha sozusagen, auf dem Geiersgipfel, und haben dann meditiert bis eine Stunde bis zum Morgengrauen. Und dann habe ich schon gemerkt, da sind jetzt irgendwie Leute am Kommen. Da kam dann erstmal ein Inder, praktisch über Ajahn Chagino fast drüber gestiegen und hat eine Buddha-Statue reingestellt und ein paar Banknoten verschiedener Währungen hingelegt, dass die Leute wissen, wo sie ihr Geld hinlegen müssen. Das war so einer von denen, die da ihren Lebensunterhalt damit bestreiten. Und dann habe ich auch gehört, dass da Leute kommen irgendwie. Naja, aber nicht weiter stören lassen und erstmal zu Ende meditiert, und dann haben wir noch Morgenpuja gemacht, und dann drehe ich mich rum. War so da, wo die Treppe hochgeht und eine Phalanx von Menschen, das, ich weiß nicht wie viele, vielleicht 50 Japaner. Und wir waren fertig mit unserer Puja und die sofort zack rein in die Hütte und dahinter. Und dann fing dieses Chanten an. Da dachte ich, ach, das ist eine interessante Nummer, was die da chanten. Weil es klang so wie so ein Wechselgesang, so ein bisschen. Und dann so leicht polyrhythmisch irgendwie, dachte ich, na sowas, das habe ich noch nie gehört, das ist ganz toll. Und dann fiel mir auf, dass die verschiedene Sachen gechantet haben. Das waren nämlich, die sahen alle gleich aus. Also so waren Laien mit so einer Art Kimono und dann so eine Schärpe um, wie es eben auch dann westliche Laien ordinierte nachgemacht haben. Also nachdem ich das nicht lesen konnte, was da drauf stand, dachte ich, na, die gehören alle zusammen. Aber nee, das waren 2 verschiedene Gruppen. Das habe ich dann eben rausgehört. Die einen haben den Amida-Buddha gepriesen und die andere haben die Lotus-Sutra gepriesen. Aber gegeneinander, ne? Also das, was ich erst gedacht habe, das so raffiniertes Zusammenspiel, das war so ein voller Fight, der da abging. Da kann man keine Rücksicht nehmen, wenn es darum geht, heilsame Werke zu tun. Ne? Ja, und die einen haben also Namamida Butz und die anderen haben Namyoho Renge Kyo gechantet. Die Namyoho Renge Kyo sind die mit der Trommel, aber es war, also auf oben im Tempel war kein Mönch, also da war es also ruhig, ging nichts mit Trommel. Und dann so im Nachhinein kam es mir, vielleicht erinnert sich einige an den Vortrag, da über die Mahayana Richtungen vom Frühjahr, das Konzept von Mappo, das degenerierte Zeitalter. Das haben ja nun beide von diesen Gruppen, die da hinter uns standen und also eine halbe Stunde auf uns warten mussten und dann da gechantet haben, die haben ja beide die Vorstellung, dass man aus eigener Praxis heraus eben nichts mehr bewirken kann, sondern dass man sich eben auf die Kraft von Amida Buddha oder von der Lotus Sutra verlassen muss. Also die müssen ziemlich angewidert gewesen sein, da ausgerechnet auf Leute zu warten, die auch noch meditieren, ne? Die also das nicht glauben, dass es nicht mehr funktioniert mit der Praxis. Ja, anschließend sind wir zur Wildschweinhöhle runtergegangen, haben da wieder den Platz besetzt, da kam also auch kein anderer mehr rein für unsere Sutta-Lesung. Und hat sich herausgestellt, dass diese Höhle eine ganz tolle Akustik hat, also wie ein Schalltrichter. Weil in der Höhle selber passen ja keine 30 Leute rein. Da waren also die beiden Mönche und vielleicht noch 3-4 andere drin gesessen. Aber die Höhle und der Höhleneingang war dann wie ein Schalltrichter. Also selbst die ganz hinten saßen, konnten alles ganz prima verstehen, ohne dass ich besonders laut reden musste. Ja, dann sind wir noch zum Gipfel hoch, zu dem Japaner-Tempel, haben da meditiert, bis es Zeit wurde, wieder runterzugehen, um unsere Mahlzeit einzunehmen. Am Nachmittag Fahrt nach Nalanda und im Bambushain dann Sutta-Lesung gemacht. Da haben wir dann auch so in so einem Pavillon im Hintergrund des Parks, ein bisschen weg von der Straße, auch ja, komplett belegt, aber da wäre sowieso keiner gewesen. Nur die Größe der Gruppe hat eben ja, dazu geführt, dass dann so Parkwächter kamen und die Affen verscheucht haben für uns. Also das, wenn wir da zu dritt gewesen wären, hätte die es wahrscheinlich nicht interessiert, aber so die Gruppenstärke hat auch ein bisschen Aufsehen erregt und dann kam der immer im Stock und hat die Affen vertrieben. Das war also auch sehr angenehm. Die sind dann nämlich sehr lästig geworden, während wir da saßen. Weiter ging es nach Vesali. Das war dann schon ein bisschen länger, die Fahrt, aber immer noch erträglich. Das ist also wirklich eine gute Sache in Vesali, die lange Fahrt von Rajgir nach Kusinagar zu unterbrechen. Also das kann man durchaus empfehlen. Das Hotel ist auch neu und sehr gut. Gibt es nur eins. Und in Vesali haben wir dann auch an der Lichavya-Stupa auch ein sehr kraftvoller Ort, einer von den 8 ersten Stupas, wo die Buddha-Reliquien untergebracht wurden, gechantet. Sehr powerful. Hat jemand eine Idee, was man da chantet? Vesali? Ein Ratana-Sutta. Was wir beim Paritta immer, also ein Auszug, die 6 Verse, bei jedem Paritta-Chanting sind die 6 Verse drin. Das ist einer der kanonischen Paritta-Texte, die der Buddha selber gesagt hat, das ist ein Paritta-Text, ein Schutztext, der damals anlässlich einer Seuche und Hungersnot und was weiß ich alles in Vesali gegeben wurde und da dann eben dafür gesorgt hat, dass wieder gute Verhältnisse eingetreten sind. Und ich habe im Vorfeld eine MP3 dahin geschickt und die haben wirklich fleißig geübt. Also das war hammermäßig, das war wie einstudiert, ganz klasse. Die ganze Gruppe, 30 Leute, Ratana Sutta. Richtig mit Power, war ich gut. Neues Hotel, neue Fernsehgeräte. Dann habe ich meinen Tudong-Film, den ich an Silvester zeigen will, von meinem Frankenwald-Tudong, mal geschaut, ob der geht. Und der lief tatsächlich auf diesen Stick reingesteckt. Konnten wir da gucken. Das Zimmer war groß genug. Da haben wir uns zu 30st dann reingequetscht. Und dann kam die erste längere Fahrt nach Kusinagar und Also die Straßenverhältnisse da waren stellenweise wirklich katastrophal. Der Guide hat dann gesagt, hier, das war ein Distrikt, das waren 30 Kilometer, da war praktisch keine Straße mehr da. Wobei gar keine Straße wäre besser gewesen, aber das waren eben noch so Überreste. Sagte der, ja, die lokale Mafia und die lokalen Politiker, es ist so ein Filz, dass sich kein Bauunternehmer bereit findet, da eine Straße zu bauen. Weil das praktisch zum Scheitern verurteilt ist. Ja, haben sie halt keine Straße. Und da fährst du da so im Schritttempo da 30 Kilometer dahin. Ja, Kusinaga im Tempel, im Nibbana-Tempel, Parinibbana-Tempel, da ist dann auch wieder ordentlich Tempotaschentücher verbraucht worden. Aber mir war eher zum Weinen, wie ich dann einfach da meditiert. Und da waren dann zwei burmesische Mönche, die fingen an, ihr Geldbeutel auszupacken und Scheine raus als Spende da für den Buddha. Ja. War halt ziemlich viel Rummel. Wir haben uns dann auch an die Cremation Stupa verzogen, um da Umschreitungen zu machen und ein bisschen Chanting. Und dann haben wir uns alle verteilt zum Meditieren. Die Leute waren wirklich sehr diszipliniert, weil wir haben also diese Meditationsphasen, haben wir gesagt, sucht euch einen Platz, wo ihr gerne seid, und die Uhrzeit treffen wir uns wieder. Und die waren echt immer total pünktlich. Dann haben wir im Thai-Tempel die Reliquien begutachtet. Sehr gute Atmosphäre. Und dann für die Eight Preceptors gab es dann wieder den Bonus. Ich weiß nicht, ob ihr auf eurer Reise dort wart, in dem japanisch-singalesischen Tempel mit der Stupa. Also das ist so ein Kuppelbau mit einer Akustik wie in einer Kathedrale. Und da gibt es einen Punkt, der ist mit einem Mosaik, so Fliesen markiert. Wenn man da sitzt, das ist so der Brennpunkt von dieser Kuppel. Also da, wenn du mit den Zähnen knirschst, das hörst du in dem ganzen Raum. Das ist Wahnsinn. Und da dann eben ein bisschen gechantet. So, als kleiner Bonus für die, die auf ihr Abendbrot verzichtet haben. Dann ging es weiter nach Lumbini. Ich habe schon erfahren, dass ihr das Wat 960 gar nicht kennengelernt habt auf eurer Reise. Kurz vor der Grenze ein thailändischer Tempel. Eine Toilette. Also der besteht nur aus, oder was heißt das, die Hauptfunktion ist, eine saubere Toilette zu bieten für die Pilger. Steht auch auf Thai da, Toilette für Pilger. Und das ist also, das haben sie halt drauf, die Thais. Also du gehst da rein, plötzlich bist du in einer anderen Welt. Da ist dann leichte thailändische Musik im Hintergrund und dann so Schlingpflanzen und alles wunderschön und doch, warte. Das war doch bei der homöopathischen Klinik, oder? Ja, da gibt es mehrere. Aber da war es im Vorfeld. Da gibt es auch eine, ja. Und da geht man rein und das sind tolle Toiletten. Ja. Da geht man erst durch den Garten. Ja. Ja, klar, da waren wir. Da war der. Ja, ach so. Ja, da war man. Gut. Ja, wir waren da auch bei der Rein- und bei der Rausfahrt zweimal. Ja, kriegt man übrigens auch umsonst was zu essen. Ne? Mhm. Ja. Ich habe das gesehen. Da habe ich was zugefallen in die Tür. Ich bin da reingeschossen, weil ich in so eine Küche drin habe. War der mit dem Sabati? Nee. Der Ort heißt Sunauli. Nee, ob ihr den Sabati habt ihr gar nicht besucht. Doch, waren wir auch. Ja, ja. Weil ich habe jetzt gedacht, Kusinaga, dann kommt der Sabati, bevor Lumbini kommt. Nee, Kusinaga, wir sind dann nach Lumbini und von Lumbini nach Sabati. Ach so, ja. Ach so. Ja, ihr seid ja nach Lumbini geflogen, deswegen war das die Reihenfolge anders. Ja. Ja, Lumbini sind wir also am Nachmittag nach dem Essen nicht mehr in den Lumbini-Garten gegangen, sondern zur Ramagama-Stupa gefahren. Das ist nochmal eine Stunde mit dem Bus. Das ist ein so ganz ursprünglicher Stupa, so wie unserer ungefähr. Nur nicht mit Rosen bewachsen, sondern einfach nur ein Grashügel, aber irgendwie so richtig, richtiger Powerort. Und da, man sieht auch, dass da Leute Umwandlungen machen. Und ein kleiner Schrein mit einem Buddha, dieser hier nebendran, von, ich glaube auch von den Japanern gebaut. Und da haben wir ein bisschen meditiert und so Wandlungen gemacht. Und da ist dann ein sehr denkwürdiges Ereignis passiert. Ich habe mein allererster Vortrag, das war im Hotel in Bodh Gaya, habe ich gesagt, wie das ist mit den Bettlern. Für die, die noch nie in Indien waren, wie man damit am besten umgeht. Und habe dann so im Vorbeigehen gesagt, es ist besser, wenn man Kindern nichts gibt. Habe das aber nicht näher begründet und nicht näher ausgeführt, was ich dann nach diesem Ereignis in Ramagama etwas bedauert habe. Da saß ich bereits im Bus drin und da kam eine von den Pilgerinnen auf die Idee, die hatte so eine ganze Schraubdose mit Bonbons gekauft irgendwo, kam auf die Idee, das an die Kinder zu verteilen. Und das ist also, das ist schneller abgelaufen, als ich das jetzt erzählen kann. Das ist innerhalb von 2 Minuten eskaliert. Also da waren 15 Kinder, die haben sich alle ganz nett benommen. Keine Bettlerkinder, das waren Kinder in Schuluniform. Die waren nicht fett, aber die waren auch nicht unterernährt. Die waren nicht, also gerade frisch aus der Dusche, aber auch nicht verwahrlost. Halt ganz normale Kinder in Nepal. Haben sich nicht aufdringlich benommen. Na gut, kommt sie und lässt die 15 Kinder in einer Reihe sich hinstellen und will jetzt so jedem so ein Bonbon geben. Innerhalb von 30 Sekunden waren es etwa 50 Kinder. Und dann die, die einen Bonbon bekommen hatten, haben sich dann wieder rein hinten angestellt oder mittendrin angestellt. Und dann nach einer Minute fingen sie an, sich dermaßen zu kloppen um die Bonbons. Aber richtig brutale Schlägerei. Und dann auch auf die Frau zuzustürmen. Und nach einer Minute 30 Sekunden hat sie dann so eine Handvoll Bonbons und wie so eine Faschingsprinzessin in die Menge geworfen. Nach einer Minute 45 Sekunden hat sie, um ihr Leben zu retten, das ganze Glas einfach weggeschmissen und hat sich in den Bus geflüchtet. Und dann ging also, es war wie Krieg auf der Straße dann. Am Abend war dann Dhamma-Gespräch. Ich habe dann nicht mehr viel sagen müssen, weil die war schon gestraft genug. Ich habe da also nicht irgendwie den großen Zeigefinger ausgepackt. Ich habe dann nur gesagt, okay, jetzt versuchen wir mal zu so in Begrifflichkeit des Dhamma zu analysieren, was da passiert ist. Es geht nicht darum, dass die Kinder irgendwie bedürftig waren. Die sind alle in die Schule gegangen. Die haben dieses verdammte Stück Zucker eingewickelt in irgendwie Plastik nicht gebraucht. Was sie an Süßigkeiten von ihren Eltern kriegen, ist wahrscheinlich besser. Ja, was die halt so selber machen. Murphy und Jalabe und Laddu und was weiß ich, was halt so die Inder so machen oder die Nepalesen. Ich sagte ja, was ist schiefgegangen? Eine Spende? Die vierfache Läuterung der Spende? Der Geber? Okay, Leute, die die 5 Precepts einhalten oder die 8? Ist in Ordnung. Die Gabe selber? Auch nichts Schädliches. Aber was ist denn der Empfänger? Gut, wenn die sich hinterher kloppen, da fehlt es da ein bisschen. Aber was ist denn mit der Absicht? Warum meine ich denn, ich müsste denen jetzt sowas geben? Was ist denn die Absicht dahinter? Denn was Gutes zu tun? Also ich habe ja auf meiner vorhergehenden Pilgerreise haben sie ja auch so Aktionen gemacht mit Kugelschreibern austeilen oder kleine Schreibblocks. Ja, da brauchst du 2 Leute mit einem Stock. Die müssen sich hinsetzen und dann weißt du nämlich, wer aufsteht, ist schon draußen, der hat schon was. Und einer passt mit dem Stock auf, dass sich keiner wieder reinsetzt und einer steht mit dem Stock neben der Person, die was hergibt. Also anders geht es halt nicht. Wir haben da auf der Reise viel über Sankharas gesprochen, über die Dinge, die unseren Platz in der Welt definieren. Ja. Und so ein dämliches Stück Zucker eingewickelt in Plastik, das kann eben einen Platz definieren. Ich bin jemand, der etwas bekommt, was man meine Eltern nicht bieten können. Der materielle Wert oder das ideelle Wert oder gut für die Gesundheit oder sowas, das ist alles völlig nebensächlich. Was da in Reinkultur zu erleben ist, ist Tanha, ist Begehren. Das Begehren danach, irgendwie einen Platz in dieser Welt einzunehmen, wie auch immer. Was Besonderes sein, oder es geht da lediglich um die Rolle, um das Selbstbild vor sich oder das Bild vor anderen. Es hat mit den Grundbedürfnissen des Lebens überhaupt nichts zu tun gehabt. Und dann eben eine gute Gelegenheit für die Spenderin, mal drüber nachzudenken, was hat sie sich denn eigentlich dabei gedacht? Was ist denn? Er hat ja sicherlich gute Absichten. Was ist denn das Gute, was sie eben mit dieser Aktion bewirken wollte? Gut, aber ich bin da, wie gesagt, ganz sanft umgegangen mit den Leuten, weil die waren, also das war ein echter Schock. Waren echt alle total geschockt, wie das innerhalb kürzester Zeit so aus dem Ruder laufen konnte. Am nächsten Morgen hatten wir ein Privileg, weil einer von unserer Gruppe kannte den ehrwürdigen Maitri, den Chef des Lumbini-Komitees, einen nepalesischen Theravada-Mönch, der mit bürgerlichen Namen den Nachnamen Sakya hat. Das ist ein Nachfahre der Familie des Buddha. Die sind, nachdem der General oder König Vidudaba von Kosala, von Savati, die Sakya platt gemacht hat, also richtig blutig platt gemacht hat, haben die sich verstreut in verschiedene Gegenden, einige davon in die Gegend von Kathmandu, und das sind also heute noch die Leute, die Sakya heißen. Und dieser Mönch hatte auch irgendwie was Nobles, er hatte so Gesichtszüge, die so, kann man sich so vorstellen, ja, das sind so die Nachfahren des Family vom Buddha gewesen. Ja. Kennt ihr die Geschichte von dem, warum die Sakyas platt gemacht worden sind? Nee. Also der König Pasenadi, das ist sicherlich ein Begriff, ne, von den Suttas, der wollte gerne eine, also die Sakyas waren ihm ja tributpflichtig, die waren ja sozusagen annektiert vom Kosala-Reich. Der wollte eine Sakya-Prinzessin zur Frau haben. Und die Sakya waren so stolz und eingebildet und wollten ihm die Sakya-Prinzessin nicht geben. Aber andererseits mussten sie sich irgendwie fügen, dann haben sie ihm eine Sklavin untergeschoben. Und der Sohn dieser Sklavin war eben der Vidudaba. Und er hat dann also die Heimat seiner Mutter besucht und hat irgendwie sich schon gewundert, dass sie ihn so nicht so richtig doll respektvoll da behandelt haben. Und dann sind die wieder nach Hause, und einer seiner Generäle oder was musste nochmal zurück, weil er da irgendwie eine Waffe hat liegen lassen. Und dann hat er eben festgestellt, dass der Sitzplatz, wo er drauf saß, wurde mit Milch gereinigt. Der Sohn einer Sklavin wurde mit Milch gereinigt. Also, und dann eben kam die ganze Sache raus. Er hat es dann seinem Chef berichtet, also dem Sohn dieser Sklavin. Dann hat er gesagt, na gut, wenn die meinen, die könnten das mit Milch bereinigen, ich werde das mit Blut abwaschen. Und das hat er dann auch gemacht. Kapilavatu zerstört. Und die Sakya dann in alle Richtungen. Das war noch zu Lebzeiten des Buddha, also kurz vor dem Parinibbana. Das war das Ende der Sakya. Es war auch allgemein so der Übergang von der Demokratie, weil die Sakya waren ja eigentlich keine Monarchie, das war ja mehr so eine Art Republik mit Aristokraten, die da halt politische Ämter inne hatten, aber der Prinz Siddhartha war eigentlich kein Prinz in dem klassischen Sinne einer Monarchie. Und die anderen, das waren die Lichavia in Vesali. Und das Vajji, die Vajji-Föderation war ja auch eine Demokratie, die ist dann von Magadha erobert worden. Das war so der generelle Trend der damaligen Zeit, dass die Demokratie dann eben durch die Monarchie ersetzt wurde in Indien. Ja, Ja, also wie gesagt, dieser Sakya-Nachfahre, der nun da der Tempelkomitee oder der Leiter des Lumbini-Komitees war, der hat dann sozusagen mit VIP-Privileg sind wir dann mit dem Bus reingefahren, um die Tempel da zu besichtigen. Nicht den Geburtstempel, sondern diese modernen, die neuen. Und das sind ja, also wenn du da das zu Fuß machen willst, du bist ja echt einen Tag unterwegs. Das sind ja Kilometer, das ist ein riesiges Gelände. Und da sind wir da, konnten wir da mit dem Bus reinfahren. Und die Wachsoldaten noch salutiert. Dann haben wir da ein paar Tempel angeguckt. Gibt es hier einen deutschen Tempel? Ist aber eigentlich ein Tibeter, weil jedes Land kriegt nur einen Tempel da. Aber der deutsche Tempel ist eigentlich ein tibetischer Tempel und der französische Tempel ist eigentlich auch ein tibetischer Tempel und der Singapur-Tempel ist auch ein tibetischer Tempel und so weiter. Ja, ein paar Tempel angeguckt und dann am Nachmittag dann zum Lumbini-Hain da, Meditation, Chanting, das Programm. Von Lumbini dann lange Tour nach Savatthi. Und das war so ja, ein Punkt, den man sicherlich beim nächsten Mal besser machen könnte. Savatthi entweder rausstreichen oder 2 Tage mehr für die Reise. Aber das habe ich mich im Vorfeld, ich habe es auch nicht so lange in Erinnerung gehabt, aber im Vorfeld dann auch nicht getraut, da Savatthi einfach rauszustreichen, weil es nur 12 Tage sind. Also in 12 Tagen hätte man von Lumbini gleich nach Varanasi fahren können, das wäre dann okay gewesen, aber der lange Schlauch nach Savatthi war dann, ja, mit Ach und Krach haben wir es dann bis 15 Uhr in den Jetahain geschafft und um 17 Uhr machen die schon wieder zu. Waren wir 2 Stunden da drin. 10 Stunden im Bus gesessen, 2 Stunden im Jetahain. Jetahain hat uns der Guide dann schon vorher Bescheid gesagt, dass dann eben auch wieder als Mönche verkleidete Bettler da rumsitzen, gerade am Eingang von der Gandakuti. Und komisch, immer wenn man an denen vorbeiläuft, chanten die gerade Namo Tassa. Gehst wieder raus, wieder Namo Tassa. Ja. Die hinsteigen seit über die Mauer. Ja, wir haben uns da oben auch. Ja, wir haben uns dann in die Dhammahalle zurückgezogen, weil in der Gandakuti waren gerade 50 Singerlesen dabei, eine Blumenpuja vorzubereiten. Also da habe ich Bilder davon mal bei Gelegenheit irgendwie zeigen. Also aus Blumen die gesamte Wand, diese bedeckt und in der Mitte dann ein Dhammarad aus Blumen, also wirklich toll, ne? Allerdings, als dann ihr Mönch kam, war es dann vorbei da mit Meditation, weil Megafon da halt sein Singsang, aber zum Glück ist der Park ja groß genug, haben uns dann woanders hin verzogen, bis es dann etwas ruhiger war. Und da, wo ich saß, habe ich dann mitgekriegt, weil die Bettler, die haben sie wohl auch verdrängt, die fingen dann da das Kämpfen an, da im Streiten an, haben sich dann da irgendwo anders dann zusammengerottet, also ganz komische Szene. Ja, als wir den Park dann verlassen haben um 5, da machen die dann langsam, schicken sie die Leute raus, wollte gerade eine Gruppe Tibeter rein, so 50 Mönche, die sind auch nicht mehr reingekommen und im Gegensatz zu früher nützt es auch nichts, wenn man das Bild von Mahatma Gandhi zeigt. Das ist ein Slang-Ausdruck, haben wir auch von unserem Guide erfahren. Das Bild von Mahatma Gandhi zeigen heißt, Mahatma Gandhi ist auf den Geldscheinen drauf. Ne? Also hier irgendwie so. Das geht auch nicht mehr. Die sind ja echt strikt geworden. Ich habe dann so, je länger die Fahrten wurden, immer mehr Probleme mit Kopfschmerzen gekriegt, weil meine Halswirbel so ein bisschen degeneriert sind und also wirklich ziemlich arg. Und da habe ich mich echt gewundert, Petra, wie du diese Busfahrten da überstanden hast. Das frage ich mich auch manchmal, aber das habe ich super überstanden. Ja. Aber da war einfach eine gute Energie. Ja, ja, das ist das, was einen da trägt. Ne? Ja, ich bin mir dann abends wie so ein Kuba-Achan vorgekommen, weil dann kamen an dem Abend und am nächsten Abend, nach einer noch längeren Fahrt, kamen dann zwei aus unserer Gruppe, also zwei Männer, und haben mir dann eine Massage verabreicht. Den Nacken und die Schultern massiert. Oh, war richtig gut. Auf der Fahrt dann von Savatthi nach Varanasi, die also so um die 10 Stunden dauern sollte, da sind wir gleich in Balrampur in einen Band gekommen, in einen Generalstreik. Da waren an dem Tag, das war ein Sonntag, irgendwie so Examen landesweit oder vom Bundesstaat Uttar Pradesh, weiß ich nicht. Also überall, wo Schulen waren, waren Tausende von Leuten, jungen Leuten auf den Straßen. Und diese jungen Leute in Balrampur wollten auch irgendwo hin zu einem Examen und da gab es keinen Bus. Da haben die kurzerhand die Straße blockiert, ging nichts mehr. Und unser Guide sagte also jetzt einfach zu fahren und die irgendwie, da fliegen die Steine, dann haben wir Ärger. Aber unser Busfahrer, der war so echt genial. Ne? Das war nun wirklich eine enge Straße, aber der ist dann rückwärts rausgefahren bis zur nächsten Abzweigung und hat dann also ohne Navi und ohne Straßenschilder und im Dunkeln da durch die Stadt durch eine Umgehung gefunden. Und plötzlich waren wir wieder auf der Straße und da haben wir wirklich gut. Und auch schon vorher, wir sind ein paar Mal von einem Bus gleicher Bauart mit thailändischen Pilgern überholt worden auf haarsträubende Art. Also unser Fahrer ist wirklich kein Risiko eingegangen. Das war super. Der Bus hat uns überholt und dann irgendwo, wo wir Mittag gemacht haben, da kam der dann von hinten an. Also da hat praktisch unser Fahrer irgendwie andere Straßenverbindungen gewusst. Weil also man kann doch nicht sagen, hier die Bundesstraße ist die schnellste oder kürzeste. Weil ich habe schon festgestellt, von Gorakhpur nach Lumbini, dass wir nicht auf der Hauptverkehrsstraße gefahren sind, sondern irgendwelche Nebenstraßen, wo kaum Verkehr war. Und die nun auch nicht viel schmaler waren. Also da hat sich echt, war echt super, da einen guten Fahrer zu haben. Dann das zweite war dann eben nach der Mittagspause ein ewig langer Stau, da waren wir also auch nochmal eine Stunde gestanden. Da sind durch einen Unfall bedingt, da sind im Nebel ein Bus und ein Lastwagen frontal zusammen, 6 Tote. 3 davon waren eben Studenten, die unterwegs waren zu ihrem Examen. Und die beiden Fahrzeuge, die sahen nicht gut aus. Also diese müssen wirklich mit voller Wucht frontal zusammengestoßen sein. Und unser Fahrer, der hat wirklich im Nebel kein Risiko, selbst ohne zu überholen. Der ist wirklich dann ganz langsam gefahren, so wie es gehört. Dann kamen wir in Varanasi natürlich viel zu spät an, um noch nach Sarnath zu fahren, zum Ort der ersten Lehrrede. Und dann haben wir die für den nächsten Morgen geplante Besichtigung des River Ganga und Bootstour abends gemacht. Und das war total gut, weil ich habe bisher erst eine so eine Bootstour morgens gemacht, wo man dann den Hindus beim Baden zugucken kann. Also da komme ich mir so irgendwie wie so ein Voyeur vor, das ist das eine. Das zweite, morgens im Dezember auf dem Ganga ist bitterkalt. Drittens, Nebel, du siehst überhaupt nichts. Und abends, das war wunderbar, war noch nicht zu kalt. Und dann baden die da zwar nicht, aber das hätte mich sowieso nicht interessiert, sondern um 18 Uhr ist da die Puja für die Flussgöttin, Mutter Ganga. Das sind alle Hindu-Tempel, haben dann Brahmanen am Ufer stehen, die dann Feuerpuja machen. Also das war schon toll, das mal zu sehen. Gibt es dann unterschiedlich so die ganz tollen, großen Tempel dann so mit ganz prächtig kostümierten Brahmanen und dann die normalen Tempel, ja, da sind die halt normal angezogen. Und das war richtig, richtig nett. Sarnath, da gibt es auch was Neues, nämlich dass die große Dhammik-Stupa wird renoviert. Da kann man jetzt nicht mehr rumlaufen. Also wir sind früh bevor die zu arbeiten angefangen haben. Aber wir waren gerade fertig mit 3-mal rumlaufen, dann haben die das abgesperrt. Ist alles komplett eingerüstet und da wird dann oben gebaut. Die Stupa, die sah ja vor 200 Jahren auch nicht so doll aus. Also das, was da außen jetzt rumsteht, das ist ja auch alles neu. Dann haben wir stattdessen an der Dhammarajika-Stupa, wo also tatsächlich die erste Lehrrede gegeben wurde, was ja nur so ein flacher Rest ist, dann Dhammachak zusammen gechantet und dann die Laien eben diese Vergebungszeremonie gemacht und dann die für die 8 Precepter dann zurück zu 5 Precept. Rückflug nach Bangkok und Ajahn Chagino ist dann zum einem, ja, Dhammaram nennt sich das, das ist so ein Gebäude, wo, also ein Haus, wo Mönche der Ajahn Chah-Tradition übernachten können in Bangkok. Und er wollte eigentlich, hat mich eingeladen, ob ich da nicht auch mitgehe. Und das wäre mir eigentlich ganz recht gewesen, nochmal so ein bisschen Sangha, monastisches Umfeld zu haben. Aber aus irgendwelchen Gründen kam das nicht zustande, dass ich da jetzt nun hin mit hin konnte. Aber es war kein Problem. Ich war dann dafür im 5. besten Airport-Hotel der Welt, im Novotel, Zimmer gehabt. Und am nächsten Morgen, kurz vor Dämmerung, haben wir uns verabschiedet. Da ist dann die malaysische Gruppe nach Kuala Lumpur zurückgeflogen. Und ich habe dann kurz, eine halbe Stunde später war es dann hell, dann habe ich dann vom Restaurantchef, der hat mir dann Frühstück offeriert. Also habe ich das einzige Mal nicht aus der Schale gegessen. Und dann hat es seinem Kellner gesagt, von allem und viel. Für eine Mahlzeit. Das war so die Pilgerreise. Mehr habe ich da jetzt eigentlich nicht zu erzählen. Nur den Hinweis noch am Dienstag, Silvesterfilmabend, da gibt es dann die Welturaufführung von Wo das Herz still wird, der Bericht über die Mutter-Pilgerreise vom Frühjahr. Überlänge. 2 Stunden? 2, 3 Viertel. Wenn man vor Ort hinkommen würde, oder ich würde persönlich würde ich gerne mal eine Reise hinmachen, da würde ich gerne fragen, immer was man da vor Ort beachten muss im Land. Und zum anderen, wie kann man die Orte selber finden? Ja, kann man. Also ich habe die meine ersten 2 Pilgerreisen habe ich ja als Laie gemacht. Da bin ich ja und die beiden Pilgerreisen als Mönch waren die einzigen Gruppenreisen in meinem Leben. Ich habe noch nie mit einer Gruppe gereist, irgendwie sowas Organisiertes. Und ich kann dir das nur empfehlen, weil da hast du einfach viel mehr Zeit, um dich da einzuschwingen auf die Orte. Also gut, Bodh Gaya, das war für jeden irgendwie gut. Aber die anderen, Rajgir war auch gut, hatten wir auch genug Zeit. Also unterstes Minimum, aber wenn, je mehr Zeit, desto besser. Und ich kann mich erinnern, das zweite Mal, dass ich in Sarnath war, da habe ich 3 Tage gebraucht. Habe dort gewohnt in so einem Tempel, bis mich so gepackt hat, also richtig so mit PT und allem, ne? Weil damals war das noch nicht so abgeschlossenes Gelände, also da hockst du da und meditierst und dann plötzlich Hello Mr. by Postcard, Buddha Rupa. Also die Nerverei war da irgendwie mehr als jetzt heute und da habe ich einfach länger gebraucht. Ich weiß noch ganz genau, da in dem einen Tempel war ein Schild von den Ereignissen, die da passiert sind und ich lese das so und mit einmal ging es los. Die Ergriffenheit, die wohligen Schauer der Ergriffenheit. Also auf jeden Fall. Der Nachteil ist, wenn man alleine reist, manche Orte sind schwer zu erreichen mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Also über den Weg, wie ich da hinkomme, ist eigentlich für mich nebensächlich. Ich frage nur, wie ich die Orte selber finde. Ob du dich selber findest? Ja, also es ist unterschiedlich. Ein paar Orte, also Ramagama selber zu finden, ist ganz schwer. Also so Spezialorte oder eben so, wo ihr wart, Mahakasapa, ja, und sowas, ne? Das ist schwer. Aber Bodh Gaya, Lumbini, Savati, na Savati ist auch nicht so leicht, da hinzukommen, aber Lumbini ist leicht hinzukommen und Kusinagar, also das findest du auf jeden Fall. Gibt es irgendwo eine Karte oder irgendeine Liste? Ja, es gibt Führer. Es gibt Middle Land, Middle Way, da sind Beschreibungen, wie man da hinkommt. Und man muss sich halt also durchfragen. Also zum Beispiel, ich wusste bei Savatthi, dass man nach Balarampur muss und da aus dem Zug aussteigen muss. Das ist übrigens keine Breitspur, sondern eine schmalere, die ewig lang braucht, ganz langsam fährt. An jedem Bahnhof musst du den Gegenverkehr erst abwarten, also war den ganzen Tag unterwegs. Und dann, ja, wie kommt man jetzt nach Savatthi? Ne? Waren wir da, glaube ich, zu 12 in so einer Rikscha drin, in so einem winzigen Gefährt, reingequetscht mit Koffern noch und so. Und wann waren wir dann in Savatthi, genau. Aber Vesali, Kapilavatthu, solche Orte, da kommt man schlecht hin mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Aber es ist auch nicht unbedingt so wichtig, ist also in einem Ort länger zu bleiben und ist dann natürlich viel billiger auch. Ne? In den Tempeln kannst du umsonst oder für einen ganz kleinen, geringen Betrag wohnen. Es gibt nicht-buddhistische Pilgerunterkünfte, Ashrams, es gibt billige Hotels für 150 Rupies, kriegst schon ein Zimmer, wo man, ja, bringst da eigenes Moskitonetz mit und halt so nicht überall genau hingucken. Und das Essen, also von den Straßenküchen, das kostet Pfennigbeträge. Muss man halt ein paar Regeln beachten. Peel it, cook it or forget it. Das ist eine ganz wichtige Regel. Ich habe, als ich auf Almosenrunde war, auch zwei Sachen gehabt. Ich habe dann halt immer, wenn ich was in die Schale bekommen habe, immer erstmal angefasst, ist das noch warm. Und einer von den Littis war nicht mehr warm. Aber da habe ich dann einfach die äußerste Rinde, dann bevor ich es gegessen habe, abgemacht. Und dann war das okay. Was alles peelt? Was meinst du mit den Regeln? Die hatte ich jetzt akustisch nicht verstanden oder von Sprache her. Peel it, schäle es, koche es oder vergiss es. Okay. Den Apfel, den ich bekommen habe, ich habe ja nur Handgepäck dabei gehabt, habe kein Check-in-Gepäck gehabt, deswegen konnte ich mein Messer nicht mitnehmen. Ja, wie schälst du jetzt einen Apfel, wenn du kein Messer hast? Also da habe ich dann mit dem Nagelklipser den Apfel halbiert und dann mit dem Löffel das Innere rausgekratzt. Da blieb nur noch die Schale übrig. Also das hätte ich auf keinen Fall, das Risiko wäre ich auf keinen Fall eingegangen, den Apfel so zu essen. Ich möchte gerne nochmal fragen, ob ich es richtig verstanden habe, dass es Traditionen gibt, in denen Mönche Geld besitzen dürfen? Aus der Geschichte, in denen im Kloster Mönche neben... Nee, also im Buddhismus keine. Nein? Nein. Okay. Also es gibt natürlich die japanischen Zen-Mönche, die keine richtigen Mönche sind. Also das sind halt so, ja, irgendwie ordiniert, aber die haben keine Upasampada, für die gilt kein Vinaya. Also die können Geld benutzen, also rechtmäßig. Aber alle anderen Mönche, da gibt es Leute, die das mal so ein bisschen untersucht haben, gibt ja verschiedene Richtungen von auch Vinaya-Schulen, aber die haben alle, unterscheiden sich gar nicht so sehr voneinander. Die unterscheiden sich nur darin, inwieweit die ihre Regeln ernst nehmen. Also das heißt, das Schild war notwendig, weil manche Mönche dort oder alle, Leute, die sich als Mönche verkleiden, Geld annehmen. Aber weiß denn die Bevölkerung nicht, dass die Mönche überhaupt kein Geld gebrauchen können? Also wieso? Ich verstehe das nicht. Also ein Mönch darf eigentlich kein Geld annehmen, besitzen, aber genau. Es hält sich keiner dran. Also gerade in Indien. Und dann gibt es eben noch die Bettler, die sich als Mönche verkleiden. Und die kannst du nicht unterscheiden. Aber auch die Mönche haben alle Geld. Ne? Wie die burmesischen Mönche, die plötzlich Geld auspacken und das vor die Buddha-Statue legen. Oder dann eben andere Mönche, die einfach shopping gehen. Oder den Bettlern was geben. Also die haben alle Geld. Mit Ausnahme von ganz wenigen eben. Und jetzt die eigenen Sadhus, ne, die Samanas, die auch auf Almosenrunde gehen mit ihrem Eimer. Ich habe inzwischen auch festgestellt, dass in Indien, also die haben kein Vinaya, die könnten im Prinzip Geld annehmen, von, weil sie diese Regeln nicht haben. Aber das, was in der einen Lehrrede der Buddha gesagt hat, die Grundlagen des Samana, des spirituell Suchenden, oder vier Dinge, die, den Grundlagen eines Samana widersprechen, ist das Annehmen von Geld, sexuelle Betätigung, Berauschung und falscher Lebenswandel, also falscher Lebenserwerb, indem ich den Leuten irgendwas vormache. Das sind jetzt von den, wenn ich die jetzt vergleiche mit unseren Vinaya-Regeln, ganz unterschiedliche Verstöße. Zum Beispiel, wenn ich Horoskope erstellen würde, dann wäre das nur ein geringer Regelverstoß, aber es widerspricht den Grundlagen eines Samana. Wenn ich Geld benutze, ist es ein mittelschwerer Regelverstoß. Berauschung ist ein mittelschwerer Regelverstoß, aber es widerspricht den Grundlagen eines Samana. Gut, also Geschlechtsverkehr, dann ist ein schwerer, wenn ich automatisch kein Mönch mehr. Aber die Gewichtung nach dem Vinaya ist nicht das Entscheidende, sondern wenn ich den Grundlagen eines Samana widerspreche, kann ich meine Praxis im Prinzip am Nagel hängen. Also in der Lehrrede geht es weiter. Mönche, die diesen vier Grundlagen widersprechen, sind wie Tiere, die im Staub leben und wahres Dhamma niemals sehen. Das heißt also, da hat das überhaupt keinen Sinn. Da kann ich zwar vielleicht ein lockeres Leben führen und habe alles, was ich brauche und kann fett werden dabei, aber das, wofür das eigentlich gedacht ist, ist praktisch für die Katz. Mhm. Und das gilt natürlich für die spirituell Suchenden im Hinduismus genauso. Also auch dort, wenn die sich als Samanas betrachten, dann gelten diese vier Dinge auch für die. Und ich habe auch inzwischen festgestellt, dass das auch bei den Indern nicht gut kommt, wenn ihre eigenen Sadhus für Geld betteln. Was zu essen in ihren Eimer, geben die denen immer gerne. Also das habe ich selber jetzt auf dieser Reise wieder beobachtet, dass die Leute happy waren, wenn da einer seinen Eimer hingehalten hat und die haben da ein bisschen Reis und Curry rein. Und Sadhu hat sich gefreut und die Leute haben sich gefreut, aber wenn die um Geld betteln, das kommt bei denen auch nicht gut an, obwohl die nun keine Vinaya-Regel haben, die das verbietet. Aber wie gesagt, das widerspricht dem Lebensstil eines Samana. Ja. Ist es weißt du, ob das in den hinduistischen Schriften auch wohl niedergelegt ist, dass die das so machen? Das weiß ich nicht. Ich habe noch in Erinnerung, dass du gesagt hast, dass diese Kinder, die sich da um diese Bonbons quasi so gerangelt haben... Nicht gerangelt, die haben sich die Nasen blutig geschlagen. Ja. Dass sie nach keinen lebenswichtigen Bedürfnissen gehandelt haben. Mhm. Bist du tatsächlich der Meinung, dass das so ist? Also, dass da keine Bedürfnisse dahinter stehen, die lebenswichtig sind? Ich habe jetzt die Grundbedürfnisse des Lebens gemeint, ja. Nahrung. Ja. Also ich finde, Grundbedürfnisse sind nicht nur physisch, sind auch psychisch. Und zum Beispiel das Selbstwertgefühl, ja, also ist für mich, ich vermute mal, dass sie versucht haben, einen Wert zu empfinden. Ja, ich habe einen Wert, wenn ich dieses Ding besitze. Also ich finde, es ist ein Unterschied, ob ich sage, die Strategie ist vielleicht wenig erfolgreich, aber die Absicht hinter dieser Strategie kann nie negativ sein. Das ist ein Bedürfnis, was wir alle haben und was zum Leben beiträgt, also ne, ein lebensbejahendes Element. Ja, ja, vollkommen richtig. Das ist die Grundlage, die zweite edle Wahrheit, das ist die Ursache von Leiden. Also in der Buddha-Lehre ist das Begehren oder Selbstwert meinetwegen ja nichts ethisch Verwerfliches. Es ist einfach ganz nüchtern gesagt die Grundlage, die Ursache von Leiden. Und das haben wir alle, klar. Aber wir werden es auch nicht los, indem wir uns das verkneifen, sondern wir werden es nur los, indem wir das verstehen. Also, und da ist es völlig egal, ob ich eine Handvoll Reis habe, die ich zum Überleben brauche, oder ob ich irgendwelche einen Orden bekomme oder ein Bonbon, das ist völlig egal. Das nutze ich alles, um meinen Platz in der Welt zu definieren, und das ist genau die zweite edle Wahrheit, die Ursache von Leiden. ich leide so oder so, nur es wird halt einmal sehr krass sichtbar, wenn sich die Leute um sowas schlagen, was eben von den Grundbedürfnissen des Lebens her völlig sinnlos ist. Und dieses Begehren, Tanha, nach Dasein, nach Anerkennung und so weiter, wird erst dann verwerflich, bedenklich, wenn ich ethisch unheilsam handle, also ethisch verkehrt handle. Und wenn ich jemanden anderen schlage, ist das auf jeden Fall verkehrt. Also das heißt, innerhalb des Daseinskreislauf, innerhalb von den verschiedenen Möglichkeiten, in denen ich leiden kann, schaffe ich mir eine, die, wo ich mehr leide. Also unheilsame Handlungen werden in unangenehmen Resultaten fruchten. Das ist jetzt nicht die Schuld von der Frau, die die Bonbons verteilt hat, dass die Kinder sich drum geschlagen haben. Nur, also wir haben auch keine Verantwortung dafür, für das, was andere Menschen tun. Aber ich habe halt vorher gesagt, gib den Kindern nichts, es bringt nichts. Und dann muss man halt sich selber angucken, warum. Wenn ich jetzt hier irgendwie, als was will ich auftreten, ne? Wenn ich jetzt denen irgendwie Bonbons verteile. Was ist mein eigenes Selbstwertgefühl, mein eigenes die eigene Rolle, die ich dabei einnehme? Das ist die Frage. Also weil wir können nicht die Praxis für andere machen, aber wir können auf uns selber gucken. Und ich glaube, die hat ihre Lektion gelernt. Habe ich dich jetzt richtig verstanden, dass du sagst, Selbstwert oder Wertschätzung für sich selbst ist tendenziell sowieso immer mit Leiden verbunden, wenn ich sage, ich habe dieses Bedürfnis? Na ja, gut, Selbstwertgefühl, das klingt so ein bisschen positiv, ne? Aber im Grunde, ich möchte es lieber neutral ausdrücken. Also wir nehmen einen Platz ein, wir nehmen eine Rolle ein, wir haben eine Persönlichkeitsansicht. Das hat der Buddha auch nicht gesagt, dass das was Schlechtes ist. Es ist nur einfach die Grundlage und die Ursache von Leiden. Wobei ich es schon erlebt habe, dass wenn ich in der Kontemplation bin und ich meine Rolle, ja, meinen Platz gesehen habe, gespürt habe, dann ist das für mich eine sehr heilsame Erfahrung gewesen. Ja, also ich möchte gerne nochmal unterscheiden, welche Strategien wir wählen. Ja, und dass es Bedürfnisse gibt, die teilen wir alle, doch die Strategien, ja, die wir wählen, sind unterschiedlich. Und ich finde, damit fällt halt die Wertung auch raus. Wenn jemand anderes eine Strategie wählt, die ich vielleicht nicht teile, wo ich sage, ich wähle mir eine andere Strategie, dann brauche ich mich nicht in der Wertung aufhalten, warum macht es jemand anderes, sondern kann ins Mitgefühl gehen. Ah, okay, da ist jemand dabei, sich Bedürfnisse zu erfüllen und kommt vielleicht nicht weiter. Na, also mir hat da irgendwie so dieser Punkt, mich berührt das so sehr, diese Geschichte, weil ich mir da irgendwie dieses Mitgefühl wünsche. Ja. Was passiert denn in diesem Moment, wenn jemand so handelt? Genau. Das ist für mich in dieser Geschichte gerade noch nicht angekommen. Ja, es ist völlig richtig. Also sich selber zu seinen eigenen Platz zu sehen ist oder zu reflektieren, ist ja durchaus was Positives, ne? Weil wir können ja nicht die Identifikation mit dem, was wir glauben zu sein, per Knopfdruck abschalten. Aber was wir machen ist, wir tauschen einen schlechteren, unheilsameren, grausameren, gierigeren Platz ein und nehmen einen, wo wir etwas abgeben können, wo wir andere mit Liebe und Mitgefühl denen begegnen können. Das ist auch eine Rolle. Aber es ist eine bessere Rolle. Und so tauschen wir eine bessere, die schlechtere ein und nehmen eine bessere Rolle ein. Stückchen für Stückchen. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wo man so weit ist, dass man alles loslassen kann. Aber wir können nicht sagen, so, ich muss jetzt alles loslassen. Der Mönch hat gesagt, Identifikation und Selbstwert und eine Rolle einnehmen ist alles schlecht. Ist die Ursache von Leiden, dann lasse ich das alles los, das funktioniert nicht. Ich muss einfach erstmal versuchen, eine bessere Rolle zu haben und dann noch eine bessere Rolle zu haben. Nur in dem Fall ist das eben, war ja wahrscheinlich die Absicht da, was Gutes zu tun und was herzugeben. Nur eben, der Buddha hat verschiedene Kriterien gegeben, was eben, auf welche Weise Großzügigkeit und Geben und Teilen was bringt. Einfach nur was herzugeben, ist nicht automatisch gut. Also wenn ich zum Beispiel sage, hergeben ist loslassen, dann lasse ich mal alle Verantwortung für meine Handlungen los, das ist nicht gut. Oder ich gebe einem Kind Kriegsspielzeug, auch nicht gut. Da ist die Läuterung der Gabe nicht vorhanden. Und wenn du sagst, uns unsere Rolle entziehen, ja, dass ich sage, ich habe keine Rolle mehr, dann wird es bedeuten, ich bin nicht mehr. Weil wir können ja nicht sein. Wir nehmen ja immer irgendeine Position ein. Auch wenn wir nichts tun, setzen wir uns in Beziehung zu dem, was ist. Genau, wir müssen in dem Moment, wo wir sagen, ich nehme keinen Standpunkt ein, nehme ich den Standpunkt ein, dessen, ja, der keinen Standpunkt einnehmen, genau, will. Ja. Und daher, das hatten wir in der Wildschweinhöhle, die Lehrrede von dem Diganaka. Mein Standpunkt ist, ich lehne alle Standpunkte ab. Und da sagt der Buddha, aber diesen Standpunkt lehnst du nicht ab. Weil du vorhin gesagt hast, dass es, wenn ich sage, ich gebe alle Identifikationen auf, ja, wenn ich mich davon entferne im Sinne von, ich bin dem erhaben, aber das geht ja gar nicht. Das geht ganz am Schluss der Praxis. Das ist sozusagen die Befreiung. Aber bis dahin müssen wir erstmal kleinere Brötchen backen und uns damit zufrieden geben, ja, unsere Rolle zu verbessern. Bis sich nur die Geschichte auflöst. Bitte? Bis sich die Rolle auflöst. Bis wir, also das verstehe ich gerade nicht. Wie können wir uns denn auflösen in unserer Rolle? Tja. Das ist nicht einfach. Kann er gesagt, dass es einfach ist. Nee, worum es bei der Geschichte ging, ist, dass eben die Absicht, eine gute Rolle einzunehmen, einfach völlig daneben gegangen ist. Ja, weil entweder die Absicht nicht so ganz geläutert war, wie sie hätte sein können, oder weil einfach die Weisheit gefehlt hat, die richtige Ansicht, um einfach den Zusammenhang zu sehen. Ja, das war, hat alle sehr erschüttert. Also es war wirklich eine Lektion des Lebens für alle. Auch die, die schon im Bus waren und das von Weitem gesehen haben. Mhm. Ich meine, wir hatten ja auch viel Konfrontation mit diesen Bettlerkindern. Und das, ich finde, es ist so unterschiedliche Stadien waren das am Anfang. Also ich hatte auch total Mitleid oder Mitgefühl mit denen. Und gleichzeitig war es nervig, ne? Also im Ratschgier, wie wir da hochgelaufen sind, an diesen heißen Quellen vorbei, die haben wir nicht locker gelassen. Ich habe die angebrüllt und ich habe dann angefangen zu rezitieren, dass die mich einfach in Ruhe lassen. Ich habe gedacht, oh, hau ab. Und die waren aber nicht locker, die haben uns einfach verfolgt und die haben oben 3 Stunden gewartet, bis wir fertig waren mit unserer Sitzung, um mit uns wieder nach unten zu gehen, und sind die ganze Stufe hoch, ich glaube 10, 15, oder Michael? Kinder. 10, 15 Kinder, und irgendwann ist es gekippt und ich habe angefangen, die von den Fotos zu machen. Und dann waren die so neugierig und die wollten es im Display sehen, und das war für die, die wollten, dass ich zu den Eltern gehe und oder dass wir da hingehen und die Fotos zeigen mit uns drauf. Und dann hat sich da im Laufe der Stunden so eine Beziehung entwickelt und ich fand es dann völlig warmherzig, und die haben aufgehört, uns anzubetteln, nachdem ich nicht sagte, ich kaufe ihnen was zu essen. Und mir hat es eine unglaubliche Freude gemacht. Wir sind unten in so eine Straßenküche und haben denen einfach, dem Restaurantbesitzer gesagt, da haben ihnen Rupis gegeben, so, das soll diese Kinder versorgen. Und das hat mich den ganzen Abend beglückt irgendwie, weil das so von diesem Generve in diesem Kontakt, die waren dann total nett. Aber als wir dann in Prag Bodhi waren, war die gleiche Situation wieder, und die waren mit nichts zufrieden. Wir haben ihnen auch Essen gekauft und die wollten mehr und mehr und mehr. Und dann ist es bei uns gekippt und irgendwann haben wir gesagt, wir geben keinem mehr was. War das nachher? Das war danach. Mhm. Und es hat auch gut angefangen, und wir haben gedacht, wir kaufen ihnen wieder was zu essen, weil die Erfahrung einfach für mich gut war. Mhm. Da habe ich das Glück gehabt, die haben jetzt einfach für den Tag. Ich wusste, es ist ein Fass ohne Boden, und habe da oben geschworen, wenn ich wieder spende, wenn ich spende mal was für indische Kinder oben auf diesem Konzilberg. Weil das ist fast ohne Boden, diese Kinder, die sind in Massen überall und es ist. Und in Bradbody war mir klar, dass die einfach mit nichts zufrieden sind. Wir haben ihnen ein Essen gekauft und die wollten mehr und mehr und mehr und wir wollten sie immer noch Rupies haben und dann ist bei uns, glaube ich, ab da ist es bei uns gekippt und haben gesagt, jetzt, ich habe keinen Bock mehr und irgendwann habe ich hab mich dann abgeschottet, ich habe dann dicht gemacht. Also habt ihr Plätzler gekauft? Das muss wahrscheinlich der Onkel gewesen sein, der wo die verkauft hat. Nee, das war glaube ich in Sujatas Dorf, da war auch so eine Situation. Ja, die haben es dann wieder hingestellt. Die haben die Plätzler wieder hingestellt seitdem und der ist auch vorne wieder verkauft. Die also so geprellt waren dann, ne? Also da ist ein Inder, der hat gemeint, er kauft den Kindern dann was und die Kinder haben so gesagt, niemals kauft er ihnen was, der Geld ist Geld. Da bin ich wütend geworden, also ich habe da schon auch mal eine Lehrerfahrung machen müssen. Ja, da gibt es auch kein Patentrezept, ne? Ich meine, die Lösung mit zwei Leuten mit dem Stock ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, dass du, wenn du weißt, wer da jetzt irgendwie was zu sagen hat, dass du die Packung Bonbons dem gibst und der verteilt die dann oder jemand, der die Situation einschätzen kann. Nur was da halt schon mal von vornherein schlecht war, es waren gar keine Bettlerkinder. Ja, die haben vielleicht ein bisschen geguckt und hast du vielleicht einen Bonbon für mich, aber nicht so richtig gebettelt. Nur so werden sie zu Bettlern erzogen. Ja, wenn sie wissen, aha, wenn man denen auf die Nerven geht, dann gibt's was. Weil die waren, haben sich nämlich total nett und höflich benommen. Aber das nächste Mal vielleicht nicht mehr, wenn der nächste Bus kommt. Das ist das Problem. Aber wir haben einen Dorf gehalten und wir hatten noch ganz viel Essen übrig von unseren Sachen. Und da waren Kinder in der Schule, das sind so offene Schulen, die hocken da auf dem Boden. Und ich bin hin mit den Esspaketen. Und die Kinder waren völlig scheu. Die haben es überhaupt nicht genommen, bis der Lehrer gesagt hat, das könnten sie ruhig nehmen. Ich kam da eher wegen so eine deutsche Tante, die da sich jetzt, ich kam mir dann richtig blöd vor, weil ich gedacht habe, und das war ein total blödes Gefühl, ne? Also es ist eine ganz unterschiedliche Erfahrung und ich glaube, ich mal wieder nach Indien fahren würde, ich glaube, ich würde nichts mehr geben und würde lieber sagen, wenn ich was geben will, dann spende ich an eine Organisation, die gut ist und wo sich um Ausbildung kümmert oder sonst was. Ja. Ich glaube, das ist besser angelegt. Ich habe denen auch gesagt am Anfang, hier, ihr könnt das leiden und die Bettler, ihr könnt das nicht sättigen oder was. Ne? Und ich habe früher, als ich noch Geld benutzt habe, bevor ich Mönch geworden bin, ist immer so gemacht, wenn ich Münzen hatte, waren die in der Hosentasche, die Scheine im Portemonnaie in der anderen Tasche und ich habe es nicht mal in die Tasche fassen müssen. Ich habe immer gewusst, da sind jetzt noch Münzen da oder keine. Und dann bin ich aktiv geworden, wenn ich Bettler gesehen habe, bevor die auf mich zugekommen sind, habe ich denen was in die Hand gedrückt. Wenn keine mehr da waren, ist Schluss, fertig, dann gibt es auch nichts. Weil das Schlimmste ist habe ich Lernerfahrungen gehabt, das ist mir einmal passiert, eben eine Bettlerin, die halt so lange genervt hat, bis ich dann nachgegeben habe, Portemonnaie gezückt, die kleinste Banknote 100 Rupies. Tja, was machst du dann? Wieder eingepackt, dann ging es erst los. Ja. Von daher, seitdem immer, die Münzen sind für die Bettler, die sind von vornherein schon gegeben, bevor ich einen sehe. Dann freue ich mich, wenn ich einen sehe, dann kann ich ihm eine Münze geben. Aber eben nicht reaktiv, man muss selber aktiv sein, dann ist schon mal ganz gut. Ne, der hat also in der Tasche immer die 10-Rupie-Scheine. Ne? Und wenn ich wusste, natürlich, die sind jetzt leer, ich muss nachfüllen. Also halt so kleine Scheine, die man dann halt mal verteilt hat oder so. Aber das ist irgendwann, nach 2 Wochen, macht man es nimmer. Mhm. Dann geht es immer auf den Nerv. Das ist eine strukturelle Angelegenheit. Ne? Ja, oder im Hotel, weil jeder will was, in Indien will jeder was. Mhm. Das ging bis zum Flughafen Varanasi. Es ist ein endloses Loch, das nie ein Ende hat. Also unser Reiseleiter, der chinesische Reiseleiter, der hat uns vorher schon die Strategien am Flughafen Varanasi erklärt. War ja auch unglaublich, ne? Passportkontrolle, Zoll, Devisenkontrolle. Die suchen alle nach irgendwie einer Möglichkeit, dir die Knete aus der Tasche zu leiern. Und hinterher, kurz vorm Gate, verkaufen sie dir noch was. Hello Mister, hier, kauf dies, kauf jenes. Und dann waren wir in Bangkok. Da habe ich dann vorm Gate gewartet. Dann kam so eine von diesen Frauen, die diese Trolleys da rumrangieren, hat auch Hello Mister gerufen. Aber der Typ hatte seine Tasche in dem Trolley vergessen. Hello Mister, hast deine Tasche hier? Da habe ich gedacht, aha, andere Mentalität. Ja, so ein Geier bei ich suchen, wie Soldaten gebettelt. Ja. Das war ja, also ich auch jetzt ist es lang so weit. Schämen wir eigentlich nicht ein wenig. Die Touristen auch betteln mit einer blöden Katzen, du. Da gehen sie alle Katzen in die Hände. Und wenn du sie in die Hände nimmst, das ist schon so wie gekauft. Also noch. Also ein bisschen, ich fand es auch ein bisschen schade in Indien, wenn man schlecht wirklich mit den Leuten in Kontakt kommt, weil man irgendwie immer das Gefühl hat, die sind irgendwie so offen und nett, weil sie was von ihm wollen. Und es ist auch schwierig, irgendwelche zu finden, die man einfach nur so kennenlernen kann, das Kennenlernen deswegen, ohne dass die was wollen. Hm. Nicht so einfach zu finden. Also meine Erfahrung ist halt, das sind bestimmte Schlüsselreize. Ne? Ich habe auch früher gedacht, ja, so eine Mönchsrobe, das muss doch irgendwie klar sein. Ist überhaupt nicht klar, weil halt viele von den Mönchen halt ja, dicke Geldbeutel einstecken haben. Das ist das eine. Aber das andere ist, dass die Kleidung in Indien nicht so sehr so ausschlaggebend ist, was die Leute anhaben. Also die laufen ja auch alle irgendwie rum, wie sie wollen. Und also Klamotten, das ist nicht so dieses große Symbol wie bei uns. Aber was halt ein großes Symbol ist, ist, wenn du da mit dem Air-Condition-Bus ankommst und du steigst aus dem Bus aus und hast eine Kamera umhängen, ja, dann bist du halt das Target, bist das Zielobjekt für die. Und wenn ich in meiner Robe so durch Bodh Gaya laufe, und ja, da bin ich noch Zielobjekt für die Rikscha-Fahrer, die wollen, dass ich mit der Rikscha fahre, aber ansonsten hat keiner da was gewollt. Also wenn du da eben anders auftrittst oder eben als Individualreisender. Da habe ich nie irgendwelche so Situationen erlebt wie mit so einer Gruppenreise. Wenn ich jetzt, also ich verstehe so, das romantische Bild von einer Pilgerreise ist für mich ohne Geld und mit einem Ziel. Und einfach mal zu gucken, wie komme ich dahin, mir, also im Vertrauen zu sein, mir wird gegeben, was ich brauche. Ne? Wie ist das in Indien? Ist das ein Versuch wert, dass ich sage, okay, ich fliege von hier nach Indien und dann nehme ich mir vor, ich gehe von hier nach da, aber ja, ohne jetzt mir ein Hotel zu organisieren zum Beispiel. Oder also ohne Geld als nicht ordinierte Würste. Bisschen Schwierigkeiten haben. Das wäre auch irgendwie nicht angebracht. Mhm. Ja, aber man kann mit sehr wenig Geld das machen. Und ohne Hotel. Also ich habe bei meinen ersten zwei Indienreisen nie in einem Hotel übernachtet. Mhm. Also mal bestenfalls ein Guesthouse irgendwie. Und selbst später auch noch, es gibt überall Pilgerunterkünfte an diesen Orten. Also jetzt nicht buddhistisch. Ne? Die Birla-Guesthäuser zum Beispiel. Und nicht jedermanns Sache. Also schlichte Unterkünfte. Aber das ist schlechter wie Bodh Gaya Hotel. Also wo wir waren, kann es gar nicht sein. Also das heißt nur, dass die Hotels alle gut sind. Nur Geld bezahlt. Mhm. Aber es können einige Mönche, die durch Indien gewandert sind, die hatten halt ein Ticket nach Indien und dann ja, für den Rückflug haben sie damals noch jemanden gebraucht, der die Airport-Tax zahlt. Also mussten sich dann mit jemandem treffen für den Rückflug. Aber dann eben für alles dazwischen zu Fuß und dann Almosenrückgang. Das ging ja. Und John Chattamolo, der hatte ein In-Rail-Ticket. Also der konnte dann Zug fahren, eine bestimmte Zeit lang beliebig in jeden Zug einsteigen. Und den Rest auch eben mit Almosengang und Übernachtung in Tempeln und so weiter oder im Freien. Das geht schon. Also ich kenne einen kanadischen Mönch, der ist sogar krank geworden und da haben sich die Leute dann um ihn gekümmert und gute Erfahrungen gemacht. Ich muss das Buch jetzt irgendwann mal lesen, also von dem Nick Scott und von Ajahn Suchito, die haben ja da ihre Reise beschrieben. Die sind erstmal ausgeraubt worden, bis auf die Unterhose. Was ich mich frage, selbst wenn ich nicht ordiniert bin, ja, wenn ich kein Geld habe, würde ich in so einem Land umkommen? Ja. Ja? Tatsächlich, ich glaube nicht daran, ja, probier's auch. Dass ich da tatsächlich sterben würde. Also kann ich mir jetzt total schlecht vorstellen, dass nicht auch für nicht ordinierte Leute in diesem Umfang gesorgt ist. Und dass wenn unsere Zeit gekommen ist, dann ist die einfach gekommen und dann gehen wir. Und bis dahin ist für uns gesorgt. Warst du schon mal in Indien? Eben nicht. So. Und ich stelle diese Frage irgendwie ans Leben, ne? Ist es so? Das ist für mich. Ja gut, die Leute haben. Also ich kenne Leute, die eben auch solche Ideen hatten und Indien und die Wiege der Menschheitskultur und Mutter Indien und so weiter, die nach 3 Wochen wieder entnervt nach Europa zurückgekommen sind. Manche schon nach 3 Tagen. Ich kenne Inder, indischstämmige, also Inder, die in Malaysia leben, die gesagt haben, ja, ich wollte es einmal sehen, aber ich habe das nicht gepackt. Der Dreck. Ja, ist alles nicht so einfach. Die haben auch Fortschritt. Ne? Das erste Mal, wie ich in Indien war, war es in Gaya unmöglich, ein Ticket zu bekommen. Das war eine Mafia mit den Reisebüros. Die haben halt damit Geld verdient, dass die für dich das Ticket besorgt haben. Ich habe gedacht, nö, das probierst du mal selber. Gehst zum Bahnhof, stand ich erstmal in der Schlange ewig lang und dann musste ich ein Formular ausfüllen, um ein Ticket zu kaufen nach Varanasi. 200 Kilometer mit dem Zug fahren. Musste ich ein Formular ausfüllen. War alles in Hindi. Ja, und also ich habe dann aufgegeben, als ich die Zugnummer noch hätte eintragen sollen. Da sage ich, ja, woher soll ich die denn wissen? Alles auf Hindi. Konnte ich nicht lesen, habe ich gesagt. Ach, könnte mich mal gern haben. Inzwischen gibt es eben Foreigner-Quota, gibt es also Abteilungen, wo du dann, da zeigst deinen Pass, da musst du keine Schlange stehen, da kriegst du dann dein Ticket. Kostet nicht mal was extra. Aber dieser Fortschritt in Indien, der hält halt nicht Schritt mit der Bevölkerungsexplosion. Als ich das erste Mal in Indien war, waren es weniger als halb so viele Leute wie jetzt. Und was noch dazu kommt, also die heiligen Stätten, die sind wirklich im nervigsten Teil von Indien. Also Uttar Pradesh und Bihar sind wirklich die nervigsten. Richtig, richtig schöne Ecken, Südindien, Kerala, Tamil Nadu, wunderbar. Da können auch alle lesen und schreiben, abgesehen davon. Ich habe mal nirgends die ganzen 3 Wochen nicht irgendwie ein Geschäft sein. Das heißt, so alles war jetzt irgendwie bei uns ein Geschäft. So wie ein Lidl oder so. Das gibt es doch nah, ich war halt so, wo ein Bier drauf ist. Wo ein Einkaufswagen vor der Tür steht, nein, das wird sogar nicht gehen. Aber es gibt inzwischen Department Stores, Shopping Malls, kilometerlang Shopping kannst du da in der Nähe von Delhi. Ja, da, aber da oben, in Uttar Pradesh. Kannst du was nennen? Wenn ich hatte ja Angst, ne, weil ich war ja vor 30 Jahren in Indien, also Monate und. Ich war ganz gespannt, wie ich Indien vorfinde und ich fand es viel schlimmer als vor 30 Jahren. Ich habe das Gefühl, dass die Zeit stillgestanden ist. Also da hat sich überhaupt nichts verändert. Doch, Der Müll ist mehr als Müll. Stimmt. Das stimmt. Vor 30 Jahren gab es keine Plastiktüten. Ja, das stimmt. Das stimmt, ja. Da war alles in Papier eingewickelt und das haben die Leute auch auf die Straße geschmissen und das haben dann die Kühe gefressen. Es war auf jeden Fall sauberer und wir sind damals aber nicht so angebettelt worden. Also ich habe gedacht, die haben jetzt Supermärkte schon mehr dort und also damals gab es ja das alles noch gar nicht, aber ich habe, das war so, also einfach nur Bruchboden, ne? Es ist so unbeschreiblich, wie die Straßenküchen mit diesen aus Pappe und ein bisschen, was sie halt gerade haben, bauen die sich ihre Hütten, wo sie leben, auf der Straße. Ja, alles auf der Straße gemacht. Alles. Besonders früh. Wo wir aufstehen. In jeder Ecke. In jedem Reisfeld. Habe ich auch ein Abendgespräch gefragt. Und warum ist Indy noch nicht knietief in der Kacke, wenn jeder überall hinscheißt? Und die zweite Frage, warum haben die Schweine, wenn keiner Schwein isst? Dann haben sie, aha, die zwei Fragen sind miteinander verwandt. Das ist ja erst in den Film anschauen. Da kommt viel raus. Ja, das ist schon mal fotografiert. Aber das ist auch gut vom Dammer. Der Ajahn, der hat das echt gut gemacht, auch die Suttenlesungen. Es lohnt sich echt, das anzugucken. Also so die Indien-Impressionen und dann aber auch das, die Pilgerreise an sich an diesen Orten, das kommt, finde ich, total super rüber. Ja, ich finde es sehr beschönigend. Ach. Der Gestank fehlt, der Lärm. Ja, natürlich. Ich weiß nur, der Udo saß immer im Bus und sagte, wie erzähle ich das? Wie erzähle ich das? Da war ich nicht verzweifelt. Das kann man nicht beschreiben. Das kannst du nicht fotografieren. Das kannst du nicht fotografieren, das kann man überhaupt nicht beschreiben. Mit Worten geht das überhaupt nicht. Aber so wie annähernd, oder wie wir die Bilder gesehen haben, gesagt, wir haben uns bloß immer angeschaut und genau so, ne? Sollen wir die Dame alle mit dekorieren für den Abend? Untersteh dich. Diese harmlos. Für die frische Müll. Okay, das ist ja gesammelt. Bis dann. Ach, das geht dann nicht mehr weg, der Müll. Den kannst du gar nicht wegfahren. Wo wollen sie denn hier? Wenn sie nochmal einfallen, die machen alles sauber. Wo wollen sie denn das hinfahren? Ja, die verbrennen den ja auch oft, ne? Deswegen ist ja die Luft auch so schlecht. Ja, das sind ja Massen. Ich weiß gar nicht, wo das war. Das war ja ein ganzer Berg. Da waren Hütten oben drauf, das war nur Opfer. Das ganze Ding. Varanasi. Oder in Varanasi. In Varanasi, genau. Das ist genauso. Wenn wir in die alten Häuser, da quillt der Müll von oben runter in jeden Luch, ist da irgendwas. Ja. In Sonali, wie wir da Zeit gehabt haben, mit den Grenzformalitäten, mit den Leuten zugeschaut, wie sie vor ihrer Tür kehren, alles schön sauber, aber wohin? Auf die Straße. Ja, dann fahren ein paar Autos vorbei und liegt es wieder vor der Tür. Also ich habe es schon manchmal genossen, wenn es makaber war, wenn wir mit unserem Bus auf der gleichen Augenhöhe waren wie mit so einem öffentlichen. Und wir hatten immer so 2 Sitze pro Person und da drüben waren dann 80 drin und nochmal 20 auf dem Dach. Das ist nur gut, dass sie jetzt nicht mit dem Öffentlichen fahren müssen. Was macht der Schulbus? Du sagst, sie sagen für den Schulbus. Du, wo die Fenster ausschauen wie ein Kulhof beim Meister. So dick der Dreck. Das musst du dumm gewesen sein im Bus. Du hast gar kein Licht reingegangen. Indien als Lehrmeister herzunehmen, ist sehr gut geeignet dafür. Aber nach diesen ewig langen Busfahrten habe ich mir auch gedacht, also ich glaube, ich fahre nicht mehr hin. Weil das wird ja immer, die Fahrten werden immer länger, weil es werden immer mehr Autos, dann kommen wir, haben sie jetzt Traktoren. Aber die Ochsenkarren gibt es deswegen trotzdem noch. Also es wird halt immer mehr Leute, aber nicht mehr Straßen. immer mehr Fahrzeuge, ob ich das mir nochmal geben muss. Allerdings, andererseits habe ich nach jeder Indienreise bisher gesagt, nie mehr. Und jetzt war ich, weiß nicht wie oft, 7 Mal schon. Aber ich habe, also mir ging es körperlich hinterher ziemlich lang schlecht. Also ich habe 3 Wochen gebraucht, bis ich einigermaßen wieder körperlich, also mich hat es unglaublich geschlaucht. Aber trotzdem war mir klar, ich würde wieder fahren. Also das hat so viel, es bringt so viel in Bewegung, dass ich froh bin, dass ich da war. Und ich will wieder mitfahren. Ja, und abgesehen von dem Abenteuer Indien, so diese Pilgerreise einfach. Ne? Also ich hatte das ganz stark in der Gandakuti in Savatthi, der Verbeugung. Das ist, als ob der Buddha da gesessen wäre, so das Gefühl. War unterschiedlich. Jeder hatte da sein eigenes Erlebnis, aber ich habe dann letzten Tag gefragt, und was war so für euch der Höhepunkt? Und mehr als die Hälfte haben gesagt, die Morgenmeditation am Gaia-Gipfel. Von den meisten am besten. Arahan Sammā Sambuddho Bhagavā Bhūtān Bhagavantān Abhivādini. Svākhāto Bhagavata Dhammo Dhammam Namassāmi. Supatipanno Bhagavato Savakasangho Sangham Namami.